In Estland sind die Erschütterungen des russischen Angriffs auf die Ukraine lauter zu hören als bei uns. Natürlich nicht im wörtlichen, aber im übertragenen Sinne. Denn Estland grenzt unmittelbar an Russland und muss fürchten, von russischen Großmachtsfantasien in den Blick genommen zu werden. Seit 1991 ist Estland wieder unabhängig. Zwischen den Weltkriegen war es das wie die anderen baltischen Staaten zum ersten Mal. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass der Wunsch nach Selbstbestimmung so lange Zeiträume überdauert und zum Erfolg führt. Und das hat auch mit einem starken Gefühl einer eigenen kulturellen Identität zu tun. Inzwischen ist Estland fest im Westen verankert. Wirtschaftlich, aber auch politisch in der EU und militärisch in der NATO. Aber es grenzt an Russland und 20% seiner Bevölkerung sind russischstämmig. Das ist nicht konfliktfrei, erst recht nicht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Juli Schulz hat sich in die Grenzregion begeben, wo Russisch gesprochen wird, hat mit Esten und Angehörigen anderer Gruppen darüber gesprochen, worauf dieses so vitale Konstrukt kultureller Identität beruht, und hat auch mit dem estnischen Verteidigungsminister über die Bedrohungslage gesprochen. Immerhin beginnen gerade die Bauarbeiten an der Verteidigungslinie an der Grenze. Seien Sie gespannt auf russisch-estnische Kulturkonflikte, auf einen Blick auf das mentale Erbe der Sowjetunion, auf estnische Tradition und Gegenwart in der Langen Nacht über Estland von Juli Schulz. Mein Name ist Hans-Dieter Almendahl, ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über Kurt Tucholsky, den vielleicht populärsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Hey you, güssi, güssi. Hey you, gelli, schlapp, schuken. Maka suureks marjaani, kasvaa suureks karjaani. Uni tule ui kattes, tuk tule tietä kõndides. Maka mine marsides, tuni tule ukses taknas sisse. Tuleme te lapse kiigu sisse, tuleme te lapse silme sisse. Aga mis meitel maksab magamine, uni ei anna uuta kuub. Magamine mani särki, uni meiti suada pulkuma, magamine marsima. Bericht vom Rande Europas. Eine lange Nacht über Estland. Von Juli Schulz. Der Fluss Narva. Auf der einen Seite Estland, auf der anderen Russland. In der Mitte des Flusses die NATO-Grenze. Die Außengrenze der Europäischen Union. Die Grenze zwischen West und Ost. Erstes Kapitel: Die Menschen dazwischen. I'm Ilya Yakovlev. I'm artist and art curator and art project manager. Mein Name ist Ilya Yakovlev. Ich bin Künstler, Kurator und Projektmanager. Ich bin in Narva geboren. Die letzten 5 Jahre habe ich in Tartu gelebt. Jetzt wohne ich in Tallinn und setze meine Ausbildung an der Estnischen Kunstakademie fort. Narva ist im Grunde eine russischsprachige Stadt. Ich schätze, 96% oder 97% der Menschen in Narva sind russische MuttersprachlerInnen, meine Familie auch. Wir hatten zwar Estnisch-Unterricht in der Schule, aber wenn es zum Beispiel um Fächer wie Geschichte oder Physik oder Mathematik ging, fanden die immer auf Russisch statt. Erst als ich in die 8. oder 9. Klasse kam, fingen sie an, die Sprachen zu mischen. Weil man hier keine Sprachpraxis hat, war es schwierig, Estnisch zu lernen. Wenn man Fremdsprachen lernt, ist es ja wichtig, sie anzuwenden, was wir in Narva nie taten. Because when you learn foreign languages, it's super important that you always have some kind of practice, which we never had in Narva. Etwa ein Viertel der Menschen in Estland gehört der russischsprachigen Bevölkerung an. In der Sowjetzeit gekommen, sind sie nach Estlands Unabhängigkeit geblieben. Lange, breite Straßen durchziehen Narva, die drittgrößte Stadt Estlands. Links und rechts von ihnen Plattenbauten. Dazwischen das Vaba Lava, ein freies estnisches Theater. Ich bin Serafima. Seit fast 6 Jahren arbeite ich hier als Produktionsleiterin. Ich bin Balletttänzerin, aber jetzt tanze ich nicht mehr. Ich studiere nebenher, um Estnischlehrerin zu werden. Weil ich in verschiedenen Städten und Ländern studiert habe, war ich lange nicht hier. Aber Narva ist meine Heimatstadt und ich bin zurückgekehrt. For me was always very difficult question, what is your hometown? I mean, of course my hometown is Narva. Wo ist meine Heimat? Für mich war das immer eine Frage, die ich nur schwer beantworten konnte. Natürlich ist meine Heimatstadt Narva. Aber ich bin von hier weggezogen, als ich 15 war. Und die wichtigsten Entwicklungsschritte in meiner Biografie habe ich in Tartu und Berlin gemacht. Mich verbindet nicht mehr viel mit Narva. Ich habe zum Beispiel keine Freunde mehr hier. Alle sind weggezogen. Wenn ich jetzt nach Narva zurückkomme, besuche ich nur meine Eltern. Ich habe hier eigentlich sonst nichts zu tun. Identität ist ein Akt sozialer Konstruktion. Die eigene Person wird in einem Bedeutungsnetz erfasst. Es geht dabei um die Herstellung einer Passung zwischen dem subjektiven Innen und dem gesellschaftlichen Außen, also um die Produktion einer individuellen sozialen Verortung. Lexikon der Psychologie. We have like passport and we have nationality. Wir unterscheiden zwischen Pässen und Nationalitäten. Du kannst einen russischen Pass haben und Jüdin sein oder einen russischen Pass haben und Ukrainerin sein. Das ist kompliziert. Und die Frage nach der eigenen Identität ist eine der ganz großen Fragen hier in Narva. Für mich ist es schwierig zu verstehen, wer ich wirklich bin. Wegen des Krieges in der Ukraine versuchen viele zu verstecken, dass sie russisch sind. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man heutzutage sagt, ich bin russisch, dann merkt man, dass die Leute sich anders verhalten. Ich weiß nicht, es ist schwierig zu erklären. Es hat sich etwas verändert. Serafima beschreibt eine gesellschaftliche Spaltung, die sich seit Kriegsbeginn verschärft hat. Estland musste in seiner Geschichte immer wieder um die eigene Unabhängigkeit kämpfen. Frieden war stets nur ein Übergangszustand. Dänemark, der Deutsche Orden, Polen, Litauen, Schweden, Russland, Nazi-Deutschland und wieder Russland. Viele Flaggen haben über dem kleinen Land geweht, das gerade einmal 1,3 Millionen Menschen zählt. Seit 1991 ist es unabhängig. Thank you. Ich bin keine Estin und spüre die gesellschaftliche Trennung. Ich spreche ziemlich gut Estnisch. Unsere Schauspielerinnen und Schauspieler hier sagen, dass ich zu 90% akzentfrei spreche. Aber anhand meines Nachnamens wissen die Leute, dass ich russischsprachig bin. Als ich zum Beispiel in Russland an der Ballettschule studiert habe, da war ich immer die Estin. Und die Leute haben zu mir gesagt, du bist Estin. Du kennst unsere Kultur nicht, du kennst unsere Geschichte nicht. Dein Russisch hat einen estnischen Akzent. Du bist keine Russin, du bist Estin. Als ich in Tallinn gewohnt habe, hieß es, du bist nicht estnisch. Du bist mit einer anderen Musik und anderen Filmen aufgewachsen und dein Estnisch hat einen russischen Akzent. Also, wer bin ich? Es ist nicht meine Schuld, dass ich hier in Narva geboren wurde, aber in einer russischsprachigen Familie. Ich spreche Estnisch, ich mache eine Weiterbildung zur Estnischlehrerin, ich arbeite in einem estnischen Theater, ich arbeite mit der estnischen Kultur, ich versuche sie zu gestalten. Aber ich werde nie estnisch sein. In Estland bist du keine Estin, wenn du keine estnische Großmutter hast. Leider habe ich keine estnische Großmutter, also bin ich nicht estnisch. Deshalb werde ich wohl nie dazugehören. Ich kann nicht sagen, dass ich Russe bin, weil die Mentalität eine andere ist. Sie unterscheidet sich von der europäischen. Selbst bei den Leuten, die ich aus St. Petersburg kenne, und die Stadt ist nur 3 Autostunden von Narva entfernt, merke ich das. Gleichzeitig kann ich nicht sagen, dass ich Este bin. Estnisch ist nicht meine Muttersprache. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, Freundschaften zu knüpfen, die engsten Freunde, die ich in Narva, Tartu, Tallinn, ganz egal wo habe, das sind immer Russinnen und Russen, weil es diesen feinen Unterschied gibt. Aber man spürt ihn. Es ist der andere kulturelle Hintergrund. Ilja äußert sich in Bezug auf die estnische Unterstützung der Ukraine kritisch. Of course, I'm against the Russian aggression in this situation. Natürlich bin ich gegen die russische Aggression. Aber ich verstehe nicht, warum Estland die Ukraine in einem Maße unterstützt, dass es sich negativ auf die eigene Bevölkerung auswirkt. Wir sind ein kleines Land, das nicht so viele Ressourcen hat, um ein anderes Land so sehr zu unterstützen. Und mich macht es traurig, dass die Regierung den Menschen nicht zuhört. And I'm very sad that Government don't listen people. Ilja sagt, gestiegene Steuerabgaben und Energiepreise würden zu einer Belastung für die Bevölkerung Estlands. You know, Estonians, they are so passive. Viele Estinnen und Esten sind so passiv. Wir haben keine Demonstrationen oder Petitionen. Wir haben Unterhaltungen irgendwo in der Küche, irgendwo in der Ecke. Und das war's. Nobody trying to do some petitions, you know. Narva ist ein spezieller Ort. Viele haben Angst, auszusprechen, was sie denken. Auch wenn jemand nicht pro-Russland ist, nicht für den Krieg ist, hat er Angst, das in seinem Job laut zu sagen, weil vielleicht andere dort Russland unterstützen. Die Leute haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Ich habe hier viele lokale Projekte betreut und ich sehe die Sorgen der Menschen. Als wir das deutsche Theaterkollektiv Rimini-Protokoll mit ihrem Projekt 100% Narva hier hatten, gab es einen Eklat während einer der Proben. We had a very big scandal during the one of their rehearsals. Im Kinderteil des Stückes gab es einen Satz. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an die exakte Formulierung, aber sie lautete in etwa: Ich will keinen Krieg. Einige Eltern kamen zu mir und sagten: Nein, das geht nicht, dass ein Kind sowas sagt. Nehmt diesen Satz heraus. Wir formulierten den Satz dann um zu der Aussage: Ich will Frieden oder so ähnlich. Das Team von Rimini Protokoll sagte, dass sie diesen Satz wirklich überall verwenden, in jeder Stadt, in der sie dieses Projekt umgesetzt haben. Aber hier in Narva mussten wir ihn wegen des Krieges umformulieren, auch wenn er gar nicht auf die Ukraine-Russland-Situation bezogen war. Es ging nicht um einen russischen Krieg, sondern ganz allgemein um Krieg. Ihre Haltung zu Russland entzweie die Menschen in Narva, sagt Serafima. Manche von ihnen haben weder die estnische noch die russische Staatsbürgerschaft. 6% aller Menschen in Estland haben den grauen Pass. Sie sind Staatenlose. Meist sind es Russinnen und Russen, die ohne estnische Staatsbürgerschaft in Estland leben. Auch Iljas Vater ist betroffen. Mein Vater hat noch immer den grauen Pass. Er sagt, dass es für ihn jetzt zu spät ist, estnisch zu lernen. Es sei zu schwierig. Für ihn ist es in Ordnung, den grauen Pass zu haben. Er kann ohne Visum nach Russland einreisen, wann immer er will. Er kann auch ohne Visum in fast alle Länder reisen, die zum Schengen-Raum gehören. Nur für einige der Länder muss er ein Visum beantragen. Manche Länder kann er nicht einreisen, zum Beispiel nach Chile oder Simbabwe. Manche Jobs darf er nicht machen. Er kann zum Beispiel nicht in der Regierung arbeiten, nicht als Polizist oder als Wachmann. Er kann keine Sicherheitsfirma betreiben. Er kann nicht als Notar arbeiten oder als Dokumentenübersetzer. Er kann auch nicht bei Gericht arbeiten. Und er kann nicht an den Parlamentswahlen teilnehmen. Ich habe einen estnischen Pass, weil ich 2003 geboren wurde. Und weil ich in Estland geboren bin, konnten meine Eltern wählen, welche Art von Pass sie mir geben wollten, den estnischen oder den grauen Pass. Ende März 2025 stimmt das estnische Parlament für die Abschaffung des kommunalen Wahlrechts für nicht-europäische Bürgerinnen und Bürger. Staatenlose sind nicht betroffen. Die Zustimmung zu dem Gesetzesentwurf ist Teil eines klaren Kurses gegenüber Russland. Ebenso eine Schulreform, durch die Schülerinnen und Schüler schrittweise bis 2030 nur noch auf Estnisch unterrichtet werden sollen. Bislang war es möglich, die Schullaufbahn komplett auf Russisch zu durchlaufen. Die Reform wird seit September 2024 in den Schulen umgesetzt. Ich habe lange darüber nachgedacht, schon als es die ersten Ideen zu dieser Reform gab. Und ich hatte immer gemischte Gefühle. Aber ehrlich gesagt denke ich, dass es gut ist, weil sich die Integration von russischsprachigen Menschen in die estnische Gemeinschaft jetzt schneller entwickeln wird. Aber das Problem ist, dass die Regierung, das Bildungsministerium, ursprünglich beschlossen hat, die Reform sehr langsam umzusetzen, innerhalb von etwa 5 Jahren. Und wegen des Krieges in der Ukraine haben sie beschlossen, früher anzufangen. Alle Schulen und Kindergärten haben jetzt die Umstellung auf Estnisch begonnen. Estonian language. I agree with this. It's Ich stimme zu, besser spät als nie. Aber ich als zukünftige Lehrerin habe das Gefühl, dass die Lehrkräfte nicht bereit sind und dass wir nicht genug Lehrmaterial haben. Hier in Narva haben wir nicht viele estnischsprachige Kinder. Es wird so sein, dass, wenn die Lehrkraft in der ersten Klasse Estnisch spricht, die Kinder trotzdem Russisch sprechen werden. Lehrkräfte, die vorher auf Russisch unterrichtet haben und jetzt auf Estnisch unterrichten müssen, stellt das vor Probleme. Ich konnte das im Unterricht bei einer Kollegin beobachten. Wenn die Kinder sich schlecht benommen haben, hat sie auf Russisch gesprochen, weil die Kinder dann wirklich verstehen, was man von ihnen will. So and sometimes when the behavior was very bad, so she was speaking in Russian because then children will really understand what you want from them. Dann wollten sie ein Spiel spielen und sie versuchte, die Regeln auf Estnisch zu erklären. Dann hat eines der Kinder gefragt, wann erklären Sie es auf Russisch? Und sie hat gesagt, nein, ich werde es nicht auf Russisch erklären, ich werde es auf Estnisch erklären. And he was like, no, when you will say it in Russian. And the teacher said, no, I won't say it in Russian. I will explain it in Estonian. One thing is when you really... Es ist ein Problem, wenn ich beginne, eine Art Rolle zu spielen, dass ich Russisch verstehe, aber kein Russisch sprechen kann. Dieselbe Lehrkraft, die vorher auf Russisch unterrichtet hat, kommt zu denselben Kindern in dieselbe Klasse, aber jetzt spricht sie auf einmal Estnisch. Und für die Kinder stellt sich die Frage, warum wir dieses Spiel spielen. Aber ich denke trotzdem, dass es gut ist, dass sie jetzt begonnen haben, die Reform umzusetzen. Im Grunde genommen geht es hier darum, dass ich unseren Lehrkräften, Angestellten sowie Politikerinnen und Politikern erkläre, dass wir hier mehr Ressourcen brauchen. Und wenn wir uns nicht um diesen Stadtteil hier kümmern, macht das unser Bildungssystem nicht besser. Edgar Rodichenko ist Direktor an der Matra-Grundschule in Tallinn. Wir müssen unsere Lehrkräfte besser ausbilden. Gerade ist alles schwierig. Viele Lehrkräfte haben die Schule verlassen, weil sie nicht genug Estnisch sprechen. Im Grunde haben 80% der Lehrkräfte hier gewechselt. Das Schwierigste ist, und das gilt wahrscheinlich auch für andere Schulen, dass wir viele russische Lehrkräfte haben, die auf einem mittleren Niveau Estnisch sprechen. Aber die Schülerinnen und Schüler sind eben auch fast zu 100% russisch. 100% also Russians. Im Tallinner Stadtteil Lasnamäe gehören insgesamt 3/4 der Menschen zur russischsprachigen Bevölkerung. Prägend im Stadtbild Plattenbauten aus Sowjetzeiten. Edgar Rodichenko versucht mit seinem Team auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler einzubinden. It's working. But it's not working in this tempo as we like. Es funktioniert, aber nicht in dem Tempo, wie wir es uns wünschen würden. Im Moment beschweren sich die Kinder nicht, aber viele Eltern sind sehr besorgt. Sie haben Angst, dass wenn ihre Kinder anfangen, in einer anderen Sprache zu lernen, dass sie sie dann nicht mehr unterstützen können. Aber wir versuchen, die Eltern einzubinden. Es gibt verschiedene Angebote für sie. We have different societies for them. Ilja und Serafima sehen in der Sprachreform eine Chance für Narva. Einmal habe ich mich mit einer Estin in Tartu getroffen. Sie hat mir erzählt, sie war mit ihrer Mutter in Narva. Sie haben hier ein paar Tage verbracht und sie sagte, dass sie große Probleme hatten, sich zu verständigen, weil sie sich einfach nicht mit den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Geschäften oder überhaupt irgendwie verständigen konnten. Sie konnten sich mit niemandem unterhalten, weil sie kein Russisch konnten. Und die Leute, mit denen sie sprechen wollten, verstanden kein Estnisch. Neulich bin ich mit einer estnischen Freundin spazieren gegangen und wir haben uns darüber unterhalten, dass, wenn wir unsere Mütter, Großmütter oder Freundinnen und Freunde bitten würden, kannst du 10 Wörter auf Estnisch sagen, dass sie es nicht können werden. Ich habe dann tatsächlich einige meiner Freundinnen und Freunde angerufen und sie konnten mir wirklich keine 10 Wörter auf Estnisch nennen. Jeder geht doch einkaufen. Man kauft Milch. Das estnische Wort für Milch, Piim, steht groß auf der Packung. Aber sie können nicht einmal 10 Wörter auf Estnisch sagen. Piim in Estonian. But they really can say, they can name these 10 words. Ich würde mir wünschen, dass Narva mehr in Estland integriert wird. Und um auf die Schulreform zurückzukommen, wir können sehr lange darüber diskutieren, ob es richtig oder falsch umgesetzt wurde. Aber klar ist für mich, dass das Ergebnis am Ende positiv sein wird. Was ist estnisch? Ist die estnische Identität ein Mosaik aus den Prägungen der zahlreichen Fremdherrschaften? Geblieben ist den Estinnen und Esten die Sprache. Sicher, also das ist völlig richtig, dass die Sprache so ungefähr das Einzige ist und sehr identitätsstiftend. Das ist sicherlich stärker als bei vielen anderen Nationen, Völkern, Staaten. Weil alles andere natürlich irgendwo anders herkommt. Also biologisch kann man da nichts rausfinden, religiös auch überhaupt nicht, konfessionell. Nee, es endet immer bei der Sprache. Cornelius Hasselblatt, Finno-Ugrist und Übersetzer estnischer Literatur. Wenn man jetzt Portugiesisch oder Isländisch oder Griechisch oder auch Armenisch nimmt und so weiter. Wenn man da ein bisschen reinhört, dann entdeckt man irgendwann doch Parallelen zur deutschen Muttersprache vielleicht. Und das ist beim Estnischen nicht so. Da sind viele Sachen fundamental anders. Zum Beispiel gibt es überhaupt kein Geschlecht. Es gibt keinen Unterschied zwischen er und sie. Es gibt Wörter für Mann und für Frau, das schon, aber er und sie wird nicht unterschieden. Es gibt einen Wortschatz, der auch eben keine Anknüpfungspunkte hat mit unserem Wortschatz, was wiederum aufgewogen wird durch 700 Jahre kulturellen Einfluss und dann 21% Lehnwörter aus dem Deutschen und Niederdeutschen. Das ist auch was Besonderes des Estnischen, was es unterscheidet vom Finnischen, mit dem es eng verwandt ist. Aber das ist rein lexikalisch. Aber die Struktur ist als solche auch anders. Die Morphologie, der Formreichtum ist bemerkenswert. Dadurch sind die Wörter im Allgemeinen länger und die Stellung der Wörter im Satz ist nicht so entscheidend, weil man an der Endung sowieso erkennt, was wozu und wohin gehört. Also sozusagen das Gegenübergestellte vom Englischen oder Koreanischen, wo das sehr wichtig ist, an welcher Stelle etwas steht. Und das macht es dann auch manchmal kompliziert, um die richtigen Teile zusammenzubringen. Da muss man, das kennen manche vielleicht aus dem Lateinunterricht, da muss man manchmal ziemlich lange rumbröseln, bis man genau weiß, was sich worauf bezieht. Und weil dadurch eben die Reihenfolge auch häufig umgedreht ist. Erfahrungsgemäß ist es so, es gibt gerne lange Bandwurmsätze im Estnischen und dann ist das, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, Stück für Stück, dann stehen die Elemente in einer völlig anderen Reihenfolge als im Deutschen. Das ist das, was manchmal schwierig ist, wo man dann manchmal umdenken muss. Also die Anzahl der Fälle, der Kasus ist an sich nicht so. Das dient immer als abschreckendes Beispiel, dass es 14 Fälle gibt, aber das ist an sich viel einfacher als nur die 2 Fälle im Deutschen mit, oder die Unterscheidung bei den Präpositionen mit Dativ und Akkusativ, wo man immer zwischen den beiden wählen muss und manchmal gar keinen Anhaltspunkt hat, warum jetzt Dativ und warum jetzt Akkusativ, während die Fälle im Estnischen völlig logisch sozusagen sind. Phonetisch, klanglich ist es nicht so schwierig für unsere Zungen. Es hat sehr viel mehr Vokale und wenig Konsonanten. Das ist das Gegenteil vom Slawischen sozusagen, wo es vokallose Wörter gibt, dass man sich die Zunge verknotet. Das Estnische ähnelt dann dem Italienischen. Und das macht es sehr klangvoll und man kann es sehr gut singen dadurch. Und wichtig ist auch die Unterscheidung der Quantität. Es gibt kurz und lang und nicht nur bei Vokalen, sondern auch bei Konsonanten. Das ist auch wieder eine Parallele zum Italienischen. Da muss man also deutlich sein bei der Aussprache, weil es halt eben nicht so viele verschiedene Phoneme gibt. Muss man sehr gut darauf achten, ob das kurz oder lang ist. Und den Unterschied, wenn man den nicht macht, dann sagt man was Falsches oder was anderes oder was es nicht gibt. Es gibt noch allerlei andere Besonderheiten, aber man kann zum Beispiel Substantive steigern. Freund, und man kann Freund sein, man kann aber auch ein Freunder sein oder man kann auch ein Freundst sein oder solche Sachen. Oder man kann auch, wenn ein Boot anlegt zum Ufer, dann kann man zu dem Lotsen oder zu dem Ruderer sagen, komm doch noch ein bisschen weiter an den Strand. Und dann kriegt das Wort Strand sozusagen den Komparativ. Komm doch noch strander oder noch strandiger auf noch strandster oder sowas. Und das macht es dann auch manchmal beim Übersetzen schwierig, weil man dann manchmal eine ganz andere Ausdrucksform halt wählen muss. Man muss manchmal dann, wenn im Estnischen ein Satz ist, muss man manchmal drei Deutsche draus machen, damit es ein bisschen zu verdauen ist für deutsche Leser. Das zweite übliche Problem ist die Ambivalenz halt der Personalpronomen, wo man wirklich nicht weiß, ob es er oder sie ist. Und manchmal gibt es Fälle im Deutschen, da muss man eine Entscheidung treffen, weil man ein Pronomen benutzen muss. Und in solchen Fällen fragt man dann natürlich den Autor oder die Autorin, wenn die noch leben. Und nicht selten kommt als Antwort dann, ja, da fragst du was, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist auch völlig egal. Ist für ein estnisches Auge auch völlig egal, ob diese Person irgendein Geschlecht hat. Aber dann sagt der Autor oder die Autorin, ach ja, mach mal das oder mach mal, was du willst. Und da muss man selbst eine Entscheidung treffen. Viele Völker hätten gerne, wollten gerne ein Epos. Und viele haben ja auch eins. Und eines der bekanntesten aus dieser Ecke ist das finnische Epos Kalevala, das 1835 zum ersten Mal erschienen ist und das bis heute in 60 Sprachen übersetzt ist und eines der Aushängeschilder auch der finnischen Kultur ist. Und nun sind Finnisch und Estnisch ja nah miteinander verwandt. Und die Esten haben dann kurz nach Erscheinen des Kalevala neidisch nach Finnland geguckt und gedacht, Mensch, was die haben, das müssten wir doch auch hinkriegen. Und haben dann versucht, auch altes Material zu sammeln, um daraus vielleicht ein Epos zu machen. Wohl, Altvater Weisheitswalter, trug der Leidgen Sorgelasten, als sein Haupt er viele Nächte nicht zum Kissen kehren konnte, da Gedanken ihn bewegten, welches Werk dem starken Manne, welch Getriebe aufzutragen. Es gab damals aber eine gelehrte estnische Gesellschaft, die war 1838 gegründet und die bestand vorwiegend aus deutsch-baltischen Estophilen, die Interesse hatten an der estnischen Kultur, aber Esten waren auch Mitglied. Und die bemühte sich darum, die wollte dieses Epos irgendwie anfertigen lassen halt. Und dann haben sie den Auftrag an Kreuzfeld gegeben. Und der hat aus den Volkserzählungen, von denen er wusste und die er teilweise sogar auch selbst gesammelt hat und hat dann innerhalb von wenigen Jahren ein Epos mit über 19.000 Zeilen zusammengestellt. Friedrich Reinhold Kreuzwald schreibt Estlands Nationalepos. Bis heute ist es identitätsstiftend für die Estinnen und Esten. Taras weise Himmelssöhne wurden sämtlich eines Sinnes, kamen schließlich zum Beschlusse, Kalefs kerngen Sohn zu setzen, vor die Unterwelt als Wächter, vor das Höllentor als Hüter, den Gehörnten zu bedreuen, dass der Falsche seiner Fesseln nimmer los und ledig würde, der vom Leib gelösten Seele. Also der Kalevipoeg ist der Sohn des Kalef. Und das ist ein Held, der allerlei Abenteuer besteht und nach Finnland schwimmt, sich ein Schwert kauft, eine Stadt baut, das Land beackert und alles mögliche Gute tut für sein Volk. Und am Ende ist er dann aber aufgrund eines Unglücks, was er letztendlich selbst verursacht hat, das führt jetzt aber zu weit, ist er gestorben. Und im Himmel macht man sich Gedanken, was man mit ihm denn jetzt anfangen sollte, könnte. Er hat so viel Gutes getan und er kann doch nicht jetzt einfach verschwinden, der muss noch eine Aufgabe kriegen. Er ist gestorben dadurch, dass ihm sein eigenes Schwert die Beine abgehackt hat und ist dann verblutet. Und jetzt überlegen Sie im Himmel, was machen wir mit ihm? Im Himmel bekommt Kalevipoeg eine neue Aufgabe. Er soll das Höllentor bewachen, um die Welt vor dem Unheil zu schützen. Das Epos endet mit einer Prophezeiung. Aber einmal naht die Zeit sich, wo die Späne von zwei Enden angezündet lohn und lodern. Gleicherzeit die Flammen gluten, machen frei die Hand des Helden. Dann kehrt heim der Kalevide, seinen Kindern Glück zu bringen, Istenlande neu zu schaffen. Zweites Kapitel: Das sowjetische Erbe. Das ist alles nicht so einfach. Manche haben die estnische Staatsbürgerschaft, aber sind russische Spione. Es gibt Russinnen und Russen, die hier in Estland leben und arbeiten und sehr loyal gegenüber Estland sind, viel mehr als manche Estinnen und Esten. Man ist nicht automatisch Putinistin oder Putinist, wenn man russisches Fernsehen schaut. Es hat eine Komik, aber eigentlich ist es tragisch. From one side it's humorical, but from other side it's tragical. Jaroslav sitzt in einem Café am Rande von Tallinn. Jaroslav heißt eigentlich anders, er möchte anonym bleiben. Er lebt in Tallinn und arbeitet für russischsprachige Formate in den estnischen Medien. In seiner Arbeit bringt er Menschen zusammen, die soziale Fragen aus der Sicht der nicht-estnischsprachigen Bevölkerung diskutieren. Es ist völlig falsch zu denken, dass alle Russinnen und Russen Putin unterstützen. Viele russischsprachige Menschen hier sorgen sich, dass die estnische Gesellschaft nicht an ihren offenen Geist glaubt, dass auch sie die estnischen Werte teilen. The Russian-speaking people, they want to be in a very friendly and peaceful relations with Russia because die russischsprachige Bevölkerung hier möchte ein friedliches Verhältnis zu Russland haben, weil sie zum Beispiel ohne Probleme nach Russland einreisen möchte. Sie wollen die wirtschaftlichen Beziehungen wieder aufleben lassen. Es geht also um sehr praktische Dinge. Very, very, very practical things. Alle Menschen, die während der Sowjetzeit auf dem Gebiet der Republik gelebt haben, beziehen wir mit ein. Eben auch die Nicht-Esten. Denn ich wehre mich immer gegen dieses Konstrukt der russischen Minderheit, weil es das ja eigentlich nicht gibt. Und das suggeriert eine Homogenität, die diese Menschengruppe ja gar nicht hat. Und da ist es relativ schwierig, damit mit diesem Konstrukt umzugehen. Und auch aus der estnischen Betrachtung sind es ja die Migranten, was aber immer so einen pejorativen Hintersinn eigentlich hat, dieser Begriff. Also Menschen, die ja gar nicht hergehören. Carsten Brüggemann, Professor für estnische und allgemeine Geschichte, sitzt in seinem Büro an der Universität Tallinn. Aber das ist jetzt unser Ansatz, dass wir eben versuchen, auch das Leben dieser Menschen, die nach allgemeinem Dafürhalten hier in diesem Land eigentlich nicht dazu gehören, die erst in der Zeit hierher gekommen sind, dass wir uns eben angucken, wie die das gesehen haben und wie die hier gelebt haben. Seine Forschungsschwerpunkte sind die baltische und russische Geschichte seit dem frühen 19. Jahrhundert, die Kulturgeschichte des Kalten Krieges sowie aktuelle Erinnerungskonflikte. Er beschäftigt sich auch mit dem Konstrukt der Identität und dem, was sie ausmacht. Ja, die klassische Antwort ist die Sprache natürlich. Und diese Verwurzelung dieser Menschen mit dieser Sprache hier in dieser Ecke. Ob es Sinn macht, hier weiterzubohren, weiß ich nicht. Denn das ist wie bei allen diesen nationalen Konstrukten, dass wenn man mal wirklich hineingeht, sieht man, wie sehr sich gerade diese Menschen halt immer streiten. Ja, es ist ja bei den Deutschen nicht anders. Ne? Was ist Deutsch? Da würde man in Deutschland mehr mit regionalen Argumenten operieren können. Norddeutsch, Ostdeutsch, Süddeutsch, was weiß ich. Das geht hier natürlich auch im estnischen Bereich. Da kann man ganz kleinteilig argumentieren. Dann sind die Südesten wieder ganz, ganz anders als die Nordesten. Und Tartu ist wieder völlig anders als Tallinn. Also da kommt man irgendwo in Bereiche, die eigentlich nur noch mit Glauben zu tun haben und nicht wirklich mehr mit gesichertem wissenschaftlichem Wissen. Der Journalist Jaroslav beobachtet Loyalitätsbekundungen und Abgrenzungstendenzen innerhalb der russischsprachigen Bevölkerung Estlands, die auch eine Widersprüchlichkeit haben. Ich kann mich daran erinnern, wie zu Beginn des Krieges, wenn zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe Werbung für ukrainische Gerichte gemacht wurde, dann haben manche der russischsprachigen Menschen geschrieben, warum werbt ihr für ukrainisches Essen? Wir mögen unser estnisches Essen. Und warum haben sie das geschrieben? Weil es eine Art von Protest gegen die Ukrainerin und Ukrainer war. Und das ist interessant. Carsten Brüggemann hat Einblick in das akademische Estland. Also gerade jetzt die Menschen, die ich kenne, die eben nicht einen reinen estnischen Hintergrund haben, die sind natürlich im universitären Bereich tatsächlich alle sehr stark pro-estnisch. Und dann zum Teil eben auch übermäßig patriotisch, wo für mich teilweise schon die Grenze zu einer Art Radikalnationalismus überschritten ist. Das gibt's halt auch. Und natürlich gibt es auch innerhalb der russischsprachigen Menschen hier sehr viele, die weiterhin russlandgläubig sind und putingläubig sind und auch den Krieg unterstützen. Das gibt's halt auch. Also die Möglichkeiten, sich zu orientieren und seine eigene Identität mit den Realitäten zu verbinden, ich meine, die Möglichkeiten sind unglaublich breit und unglaublich groß. Und das ist für jeden eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung. Diejenigen Vertreter der Vertreterinnen der russischsprachigen Minderheit, die ich hier kenne, die sind alle zweisprachig. Also die können sich hier in beiden Sphären sehr gut orientieren. Ich habe zwar mal vor 15 Jahren, nee, vor länger, vor 20 Jahren in Narva gearbeitet. Und ich denke, wenn ich dort zurückkommen würde und mit den Menschen, die ich damals dort kannte, reden würde, käme ich unter Umständen in eine andere Welt hinein. Aber genau weiß ich das halt nicht, weil der Kontakt einfach jetzt in den 20 Jahren, 25 Jahren ein bisschen abgebrochen ist. Diejenigen, die aus Narva wiederum hier in Tallinn sind, die sind dann eher wiederum hier in der Uni sehr pro-estnisch. And the other problem is that, of course, it's propaganda. Ein Problem ist, dass es natürlich russische Propaganda gibt. Wenn du in Deutschland, in Frankreich oder in Italien lebst, verstehst du nicht, was das heißt. Wenn rund um die Uhr jahrelang im Fernsehen Propaganda läuft, wie schlecht die westliche Kultur ist, dann ist es sehr schwer, anders zu denken. Und es gibt ein weltweites Phänomen, das wir nicht vergessen dürfen. Es betrifft russischsprachige Menschen, die in westlichen Ländern leben, sowie ihre Meinung über das heutige Russland. Das Phänomen der Fernbeziehung. Because this phenomenon is long distance love. Das Fernsehen zeigt ihnen ein idealisiertes Bild von Russland. Putin spricht die richtigen Worte über traditionelle Werte und so weiter. Ja, natürlich gefällt das den Leuten dann, aber sie leben nicht in Russland, haben keinen Alltag in Russland. Yes, of course, people like it. But they have no everyday connections with Russia. Wie gefährlich ist aus seiner Sicht der russische Nachbar für Estland? No, it's not possible. Ich denke nicht, dass es möglich ist, dass Teile Estlands, insbesondere Narva, von Russland annektiert werden. Es existieren absolut keine separatistischen Tendenzen. Das ist so eine Art journalistischer Traum, aber das wird nicht passieren. Die Menschen in Narva zum Beispiel sind sehr, sehr loyal gegenüber dem estnischen Staat. Und sie haben absolut keinen Zweifel daran, dass Narva zu Estland gehört. For example, if Russia wants to invite to Estonia, the first strike what they got from Russian people from Narva. Wenn Putin in Estland einmarschieren würde, dann wären die russischsprachigen Menschen in Narva die Ersten, die sich dem entgegenstellen würden. Sie verstehen, dass Kugeln oder Panzer nicht zwischen Nationalitäten unterscheiden. Die Bereitschaft zur Verteidigung des eigenen Landes ist, historisch bedingt, tief verwurzelt in Estland, beobachtet auch Carsten Brüggemann. Das ist ein Bereich, der gerade uns Deutschen fremd vorkommt. Ja, ich glaube, wir sind eine ziemliche Ausnahme, wenn man sich das anschaut. Also ganz aus Mitteleuropa, natürlich auch die Finnen. Landesverteidigung ist etwas, was selbstverständlich im Bewusstsein ist. Das ist uns tatsächlich ja so ein bisschen ausgetrieben worden, was ich auch nicht schlecht finde. Ich bin selber Produkt des deutschen Pazifismus, auch wenn dieser Begriff vielleicht nicht so ganz richtig ist. Aber dieser Überzeugung, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo alles irgendwie ganz toll läuft und friedlich läuft und ja, die Drecksarbeit, die machen für uns andere halt, ne? Und das merke ich hier auch. Kollegen von mir, die gehen in den Semesterferien, gehen sie halt in die Wälder und machen Armeetraining, ja. Das kommt für mich weiterhin nicht in Frage. Ich bin halt einfach Produkt meiner eigenen Erziehung, aber mein Verständnis dafür ist natürlich gewachsen. Und ich sage immer, ich begleite öfter Touristengruppen und wenn die mich dann fragen, ja, haben Sie keine Angst? Dann habe ich mir es angewöhnt, mittlerweile die Leute daran zu erinnern, naja, Raketen von Kaliningrad nach Berlin brauchen 5 Minuten, haben Sie keine Angst? Ja, deswegen ist der Begriff Angst, glaube ich, auch wiederum eine sehr deutsche Vorstellung. Denn damit lebt man. Dass die Möglichkeit da ist, dass der Nachbar im Osten mal wieder mit seinen Ketten rasselt. Und das hat er nun seit 2014 ja oft genug, oder seit 2008 mit Georgien ja durchaus öfter bewiesen. Und ich kann es auch wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, 2014 ist für mich der größere Schock gewesen, als das mit der Krim passierte. Nicht zuletzt, weil eben die historischen Analogien zu dem, was 1940 im Baltikum passiert ist, ja da waren. Das haben ja auch estnische Historiker dann sehr schön ausgeführt. Das erinnerte dann sehr stark an die Taktiken, die Stalin damals angewandt hat. Und das war der Moment, wo ich mich wirklich auch hingesetzt habe und überlegt habe, was mache ich eigentlich, wenn die drei russischen Tanks die Panzer nach Narva rollen und Putin seelenruhig darauf wartet, wie die NATO reagiert. Und 2014 hätte die NATO eben nicht reagiert. Ja. Das war so ein bisschen die Panikvorstellung, die ich hatte. Dass Putin mit einem ganz, ganz kleinen Schachzug die NATO komplett aushebeln kann. Gott sei Dank hat es nicht gewagt. Und heute ist die Situation natürlich eine andere. Finnland ist in der NATO. Dieser Moment war tatsächlich der Moment der großen, großen Erleichterung hier, als Finnland auch dazu stieß. Da war man nicht mehr alleine. Und da wusste man, dass die Russen da diese 3000 Kilometer lange Grenze auch zu verteidigen haben. Und das ist beruhigend. Wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen? Wenn dein Haus Löcher in den Wänden hätte. Wenn alle Fenster kaputt und das Dach weg wäre. Wenn durch die Bomben die ganze Stadt und das ganze Land in Trümmern wäre. Wenn der Winter kommt und die Heizung nicht geht. Wenn es regnet, es durch die Löcher regnet. Wohin würdest du gehen? Aus dem Essay Krieg von Janne Teller. Das Verhältnis zu dem Eigenen ist ein ganz, ganz anderes als bei uns. Es ist tatsächlich eben dieses Gefühl, dieses Land ist das einzige Land, wo wir unsere Sprache sprechen können. Und das müssen wir uns auch bewahren. Das ist also eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Kultur und Boden, würde ich fast sagen. Die ja bei uns in Deutschland eigentlich durch die Nazi-Zeit ziemlich desavouiert worden ist und jetzt wegen der AfD wieder auf einmal hochkommt. Da ist man hier schon seit einigen Jahrhunderten eben eher auf dieser traditionellen, sehr konservativen Linie. Aber es ist ein grundsätzliches Problem und dasselbe Problem haben nicht nur die Deutschen, sondern eben auch ja die Russen. Aus der Perspektive einer großen Nation, eines zahlenmäßig nie wirklich bedrohten Volkes, auch nur verstehen zu wollen, was in den Köpfen solcher Menschen vor sich geht, die eben tatsächlich als das eigene nur eine verschwindend kleine Anzahl von Menschen haben. Und für mich ist das Beispiel, ich komme aus Hamburg, in Hamburg leben ja sehr viel mehr Menschen als hier in ganz Estland, ne? Und diese Dimension zu begreifen, das dauert auch ein bisschen. Da muss man sich so ein bisschen reindenken. Es war immer anders hier. Das ist ja auch dieses in der Sowjetunion kreierte Bild des Unser Westens, dass die baltischen Republiken eben doch ganz kulturell anders waren. Das geht damit los schon im 19. Jahrhundert, dass die ja Kaffee trinken und kein Tee. Also es sind ganz grundsätzliche Dinge, die hier anders gelaufen sind in der Vergangenheit als im russischen Raum. Und das hat man eigentlich auch in der Sowjetunion sehr, sehr deutlich gemerkt. Also gerade wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so meine Generation sind und auch in der Zeit die Sowjetunion bereist haben, dann ist das unisono die Meinung. Es ist fast schon langweilig, so normal war das hier. Also ich würde ja ganz grundsätzlich sagen, dass es auch in der Sowjetunion ein grundsätzlich kapitalistisches Verständnis gegeben hat. Also je mehr man sich sowjetischen Institutionen anguckt, da ging es ja auch ums Geld. Und das Geld wollte auch verdient werden. Also so kollektivistisch und so planwirtschaftlich, wie das alles war, unterschwellig hatte diese kapitalistische Idee von doch, es muss sich alles rechnen, natürlich auch da Bestand. Ne? Das heißt, dieses grundsätzliche Denken, dass man nicht über die eigenen Kosten dann leben darf, das gibt es ja die ganze Zeit schon. Für die Bevölkerung hier, auch wahrscheinlich in Lettland und Litauen, ist dieses sowjetische System ja nie was Eigenes gewesen. Überhaupt nicht. Auch wenn es natürlich zahlreiche Esten, Letten, Litauer gegeben hat, die dieses System hier mit aufgebaut haben und verteidigt haben. Und man muss natürlich auch immer wieder sagen, das ist so diese baltische Perspektive hier, dass es auch in Russland selber genug Russen gegeben hat, die dieses System ja auch nicht als etwas Eigenes angesehen haben. Aber hier war es trotzdem nochmal anders, weil der Westen tatsächlich greifbar nahe war. Nicht nur Fernsehen, die Fähre fuhr nach Helsinki, es war ja alles irgendwo theoretisch zumindest erreichbar. Es war sehr viel weniger sowjetisch als in der Sowjetunion. Wobei auf der anderen Seite war es natürlich Diktatur, ganz klar. Ein russischer Schriftsteller hat das mal sehr schön in einer Anekdote formuliert. Sergei Davlatov, selber später Dissident und ausgereist, hat viel für die Schublade geschrieben in der Zeit, hat immer Stress mit den Autoritäten und ist den Anfang der 70er Jahre, 2 Jahre in Estland gewesen als Journalist. Hat auch sehr schön drüber geschrieben. Aber mir ist im Kopf eine Anekdote, die er dann berichtete, oder hat sie sich ausgedacht, das weiß ich nicht, aber die ist sehr sprechend. Er sei in ein Haushaltswarengeschäft gegangen hier in Tallinn und wollte einen Reißverschluss kaufen. Und natürlich gab es keinen Reißverschluss. Und auf seine Frage, wo das nächste Geschäft wäre, wo man einen Reißverschluss bekommt, hätte der Verkäufer nur ganz trocken geantwortet, in Helsinki. Also dass dieser Westen als irgendwie doch erreichbar da war, er war für das Bewusstsein der Menschen vorhanden. Das will Davlatov damit sagen. Das heißt, die Orientierung war hier komplett anders als in Leningrad. In Leningrad hat niemand an Helsinki gedacht. Thank you. Drittes Kapitel. Das Konstrukt des Homo Sovieticus. Der einzige Gebrauch, der mir jetzt im Kopf ist, ist der von dem sowjetischen Dissidenten Sinoviev, der darüber ein Buch geschrieben hat. Und der da natürlich diese Eigenschaften des Sowjetbürgers karikiert hat. Das heißt, der Homo Sovieticus ist im Grunde erstmal eine Karikatur. Und damit was anzufangen, ist schwierig, dass der Begriff in der Alltagssprache durchaus auch pejorativ benutzt wird, ist genauso klar. Ein Homo Sovieticus ist jemand, der immer noch ein bisschen an der Sowjetunion hängt, voller Nostalgie, der vielleicht auch unglaublich staatshörig ist, bürokratieabhängig und Polizeistaat. Also diese Dinge spielen natürlich dann damit hinein. Aber wie gesagt, als Analysekategorie ist das schwer zu benutzen. Alexander Sinowjews Roman Homo Sovieticus erscheint erstmalig 1982 in Lausanne. Der Mensch, der mehr oder weniger über den gesamten Eigenschaftenkomplex eines Homo Sovieticus verfügt, ihn systematisch an den Tag legt, ihn von Generation zu Generation weitergibt und der in einer gegebenen Gesellschaft als ihr typischer Vertreter und als Massenerscheinung auftritt, ist ein Produkt der Geschichte. Er ist ein Produkt der Anpassung an bestimmte soziale Bedingungen. Deshalb kann man ihn außerhalb seiner gewohnten Umgebung nicht verstehen. So wie man Fische, die auf Sand oder in die Pfanne geworfen worden sind, aufgrund ihrer Reaktionen auf die ungewohnte Umgebung nicht als Wesen, die im Wasser schwimmen, beurteilen kann. Er, der Homo Sovieticus, ist gewöhnt, in vergleichsweise schlechten Verhältnissen zu leben, ist bereit, Schwierigkeiten zu begegnen, ständig in der Erwartung, dass es noch schlechter wird. Er ist bestrebt zu verhindern, dass jemand die gewohnten Verhaltensformen verletzt. Er katzbuckelt vor der Obrigkeit, zeigt sich immer mit der Mehrheit seiner Mitbürger solidarisch, soweit sie sich den Machthabern ergeben zeigen. Als Individuum passt er sich an eine Masse von Individuen an, die ein soziales Superindividuum bildet. Der russische Dissident Alexander Sinowjew beschreibt in seinem 1982 erschienenen Roman auf sarkastische Weise, wie das Leben in der Sowjetunion die Menschen verändert hat. Er beschreibt den Homo Sovieticus als einen opportunistischen Menschen, der keine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und sich von seinem Regime alles gefallen lässt. Homo Sovieticus. This is a scientific notion. Homo Sovieticus ist ein wissenschaftlicher Begriff. Alexei Levinson, Soziologe und Direktor der Abteilung für soziokulturelle Forschung am Levada-Zentrum in Moskau, einer nichtstaatlichen Forschungsorganisation. Es ist das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut Russlands. If you talk to old age people in Russia, unterhält man sich mit älteren Menschen in Russland oder auch in Estland, würden viele von ihnen sagen, dass die beste Zeit ihres Lebens die in der Sowjetunion war. Sie sehnen sich nach dieser Zeit zurück. They are longing for this time. Levinson hat sich mit dem Begriff des Homo Sovieticus aus soziologischer Perspektive auseinandergesetzt. Maybe if you go to eastern part of Germany. Vielleicht werden ältere Menschen in Ostdeutschland dasselbe über die DDR-Zeit erzählen. Es existieren viele Parallelen zwischen den Gefühlen der Menschen in Deutschland und denen in Estland, Lettland und Litauen. Sie sehnen sich nach dem sogenannten Sozialstaat, dem Staat, der sich um die Allgemeinheit kümmert, in Bezug auf Wohnraum, Gesundheitsfürsorge oder Kinderbetreuung. Kindergartens and some other assets. This is not the invention of the Soviet system. Aber das ist keine Erfindung des sowjetischen Systems. In einigen anderen Ländern war es nicht der Staat, der sich um die Menschen gekümmert hat, sondern die Unternehmen. Und sie haben sich auf diese Weise Loyalität erkauft. Vor allem unter älteren Menschen. Menschen, die auf diese Fürsorge angewiesen sind. Menschen, die Kinder und Familien haben. Die marktwirtschaftlichen Reformen in der Russischen Föderation haben die Menschen dann dieser Fürsorge beraubt. Sie mussten sich diese Dinge dann selbst organisieren. Another part, maybe another half, Hinzu kommt noch, die Unternehmen waren Staatseigentum. Das heißt, es gab eine Art Aufteilung der Verantwortung zwischen dem Staat und den staatlichen Unternehmen. Als die Unternehmen dann Anfang der 1990er Jahre privatisiert wurden und die neuen Eigentümer beschlossen, die Kindergärten, Kliniken und andere soziale Einrichtungen loszuwerden, war das besonders für die Menschen, die in den kleinen Orten, in denen fast die gesamten Bewohnerinnen und Bewohner in ein und demselben Betrieb arbeiteten, eine Katastrophe. This was a kind of a disaster. They did not understand what was their guilt. Es war hart für die Menschen. Sie verstanden nicht, warum sie auf diese brutale Art und Weise vom neuen Regime bestraft wurden. Und sie wollten keine Käufer werden. They did not like to become Daran waren sie nicht gewöhnt. Die Rolle von Geld war zu Sowjetzeiten begrenzt. Viele Dinge zwischen Menschen wurden getan, ohne dafür zu bezahlen. Diese Umstrukturierung hat in meinem Land, in Russland, eine Emotionswelle ausgelöst. Ein kleiner Teil dieser Gefühle bestand aus Freude. Freude über eine neue Freiheit. Diejenigen, die nicht länger ein Homo Sovieticus sein wollten, waren glücklich darüber, ein europäischer Mensch werden zu können. Sie konnten ihre alte Identität ein Stück weit zurücklassen. Aber es war die Minderheit, die so fühlte. Vor allem die Jüngeren und die Großstädterinnen und Großstädter. Die Älteren und vor allem diejenigen, die in kleinen Städten oder in Dörfern lebten, und das war damals gut die Hälfte der Bevölkerung, sahen keine Vorteile in dem neuen System. Tule lapse silme uni, tule lapse silme uni, uni tule villides, uni tule villides, tuk tule tietel kõndides, tuk tule tietel kõndides, maga mine tule marsides, maga mine tule marsides, Lange lapse silme sisse, lange lapse silme sisse, kiede pada keite likku, kiede pada keite likku. Sõni kui mehed meres tulad, sõni kui mehed meres tulad. Lapsed luasta nõppmast ko, lapsed luasta nõppmast ko. Poesid puid raimast ko, poesid puid raimast ko. Okka mihkel sana mihkel liiba jäska pilubert. Ich verachte jeden, der freiwillig kniet. Schließlich habe ich nie und vor niemandem gekniet. Das ist eine Eigenschaft der Sowjetmenschen. Das ist das Produkt und Resultat unserer Revolution. Etwas, was die im Westen nicht verstehen können. Sie beobachten und erforschen unser Verhalten und deuten es nach ihren Vorstellungen und in für sie gewohnten Termini. Und deshalb sind sie davon überzeugt, dass das Sowjetvolk vor seiner Obrigkeit kniet. Dabei ist unser Verhalten alles andere, nur kein Knien vor der Obrigkeit. Vor unserer Obrigkeit knien ist, selbst wenn wir es wollen, unmöglich. Denn diese Obrigkeit sind wir selbst. Der Kommunismus befreit den Menschen vom Knien. Das ist, psychologisch gesehen, das Wesen der Sache. Selbst wenn wir vor der Obrigkeit knien wollten, würde Letztere das einfach nicht zulassen. Im Kommunismus ist Knien verboten. Im Kommunismus hat der Mensch in Hab-Acht-Stellung zu stehen. Das heißt, Fersen geschlossen, Fußspitzen auseinander, Hände an der Hosennaht, Augen weit auf, und untertänigst auf die Obrigkeit gerichtet. In the first years after the perestroika and the disruption of the Soviet Union. In den ersten Jahren nach der Perestroika, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den marktwirtschaftlichen Reformen, bot sich den von der Sowjetunion geprägten Menschen also die Chance, sich teils unfreiwillig, teils freiwillig, individualistisch zu entwickeln. Into more individualistic type of persons. and main bulk of the habits and the ways and customs. Aber der größte Teil ihrer Gewohnheiten und ihrer Art zu leben war noch immer agrarisch traditionell geprägt. Auch noch, als diese Menschen zum Teil unfreiwillig in die Städte zogen und zu Arbeitern in den Fabriken wurden. In their mentality they retained a lot of these traditional worldviews. Die Perestroika bezeichnet eine beginnende Umgestaltung der Sowjetunion durch den damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Michail Gorbatschow im Jahr 1985. Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Reformprozesse setzten ein und hatten Autonomiebestrebungen vieler Republiken der Sowjetunion zur Folge. Es kam zum Zerfall und 1991 zum Ende der Sowjetunion. Wenn du eine Nummer innerhalb eines Massenphänomens bist, dann ist jegliches Verhalten von dir, das dir als Bekundung deiner Individualität vorkommt, in den Berechnungen der Organisatoren dieses Massenphänomens einkalkuliert. Du kannst prinzipiell nicht auf sie pfeifen, weil auch das, dass du auf sie pfeifst, in Betracht gezogen worden ist. Du kannst machen, was du willst. Es wird trotzdem das sein, was sie brauchen. Denn von der Sorte, wie du es bist, gibt es Tausende. Und alle zusammen tut ihr das, was sie brauchen. Und sie brauchen nur das, was als Resultat eurer Massentätigkeit herauskommt. Du bist in deine eigene Falle gegangen. Then Second World War came and it made its work. Durch den Zweiten Weltkrieg wurden die Bauern zu Soldaten. Die Soldaten kehrten in ihre Dörfer und Städte zurück, nachdem sie eine andere Art von Leben kennengelernt hatten, nachdem sie Europa besucht hatten, nachdem sie europäische Länder zerstört hatten. Ich arbeitete Formeln aus und lieferte Beweise für Theoreme. Anhand solcher Formeln konnte der Beweis erbracht werden, dass das Auftauchen eines einzigen Kritikers des Sowjetregimes für das Regime negativ sei, wenn auch nicht besonders. Zwei Kritiker sind schon schlimmer als einer. Aber nicht etwa um das Doppelte, sondern um ein Ganzes und 8/10. 20 Kritiker sind für das Regime bereits besser als 5. Da man nun den Kampf gegen sie zum Teil ihnen selbst überlassen kann. Schon 3 Regimekritiker kratzen sich gegenseitig die Augen aus. Für 10 Regimekritiker ist das Regime nur noch ein Vorwand, sich gegenseitig eins in die Fresse zu geben. Unsere Führer hassen die Regimekritiker nicht etwa, weil sie das Regime untergraben, sondern weil sie sich an dem unveräußerlichen Privileg der Sowjetführung vergreifen, Kritik üben zu dürfen. Schon bald entwickelte sich der russische Kapitalismus, der eine ganz besondere Art von Kapitalismus war, weil er nur durch die Privatisierung von Staatseigentum entstand. Er ist also nicht allmählich gewachsen wie in den westeuropäischen Ländern. Unsere Bourgeoisie, unsere Kapitalisten waren ehemalige Sowjetmenschen, die jetzt zu Geschäftsleuten, zu Eigentümern wurden. Unsere Gesellschaft hatte also keine Zeit, das kapitalistische Unternehmertum zu erlernen. So, the school of capitalist entrepreneurship was not working in our society. Eine Sache ist es, in einer bestimmten Gesellschaft zu leben, sie zu verstehen und über einige Dinge, diese Gesellschaft betreffend, Bescheid zu wissen. Eine andere Sache ist es jedoch, die Mechanismen einer Gesellschaft zu begreifen. Der Homo Sovieticus hat es nicht nötig, die Mechanismen seiner Gesellschaft zu hinterfragen, da das Begreifen dieser Mechanismen seine Fähigkeit, in dieser Gesellschaft zu leben, nicht verbessert. Er braucht den Irrtum, da er sein Verhalten rechtfertigt, das durch die Umstände bestimmt ist. What we can call Homo Sovieticus of new type. Was wir also als Homo Sovieticus des neuen Typs bezeichnen können, ist eine Mischform zwischen dem früheren Homo Sovieticus der Sowjetzeit und dem, was man heute als Prekariat bezeichnet. Kein Proletarier, kein Bourgeois. Ein Mensch ohne starke Bindungen zu seinen Kollegen, ohne starke eigene Persönlichkeit, ohne starke Selbstachtung und die Vorstellung, dass ich Frau oder Herr über mein eigenes Leben bin. Aber er kann sich nicht auf den Staat verlassen, wie es sowjetische Männer oder sowjetische Frauen tun konnten. Er hat nichts und niemanden, auf den er sich verlassen kann. Levinson malt ein pessimistisches Bild des sogenannten Homo Sovieticus und bringt es mit dem Wahlverhalten der Menschen in Russland in einen Zusammenhang. Die politische Konsequenz daraus ist das Phänomen, dass in Russland der Präsident von fast 90% der Bevölkerung unterstützt wird. Das ist eine rein ideologische Sache. Es handelt sich nicht um eine Unterstützung im Sinne einer politischen Parteiloyalität. Die Menschen sind politische Waisen und haben niemanden außer diesem jemand da oben. This is not a personality cult like in Stalin times. Es ist auch kein Personenkult wie zu Stalins Zeiten. Es ist etwas anderes. Und ich würde nicht einmal sagen, dass sie Präsident Putin besonders mögen oder gar lieben. Einige von ihnen schon. Aber das ist nicht der springende Punkt. Sie haben nichts, worauf sie sich beziehen können, außer auf das große Land als Ganzes. Und Putin ist für sie das Symbol für dieses große Russland. Da sich in ihm, dem Homo Sovieticus, die Eigenheiten seines sozialen Ganzen widerspiegeln, ist der Homo Sovieticus gleichzeitig nur eine Teilfunktion dieses Ganzen. Die verschiedenen Funktionen des kommunistischen Kollektivs sind in seinen einzelnen Mitgliedern verkörpert, die überwiegend zu Trägern dieser Funktionen werden. Von daher gesehen ist der Homo Sovieticus in einem Maße wendig und biegsam, dass er völlig ohne Rückgrat erscheint. Er ist zu jedem und allem bereit. Er ist sogar zu Gutem bereit. Er hofft darauf, ohne jedoch daran zu glauben. Er baut auf das Schlechte. Er ist nichts, das heißt alles. Er ist in jedem Menschen. Alexander Sinoviev, Homo Sovieticus. Viertes Kapitel: Die Sauna und das Meer. Im Norden von Tallinn der freie Blick auf das Meer. Kiesstrand, Möwenrufe. Weiter weg auf dem Meer eines der großen Kreuzfahrtschiffe. Zwischen schmalen Birken auf einer Anhöhe ein helles Holzhaus. I'm an urbanist, but I'm also one of the four women who started the Logi Sauna Project, the core team. Ich bin Stadtplanerin, aber auch eine der vier Frauen, die das Logi Sauna Projekt gegründet haben. Wir alle haben unsere eigenen Erfahrungen aus der Kindheit mit der Sauna. Ich mochte es überhaupt nicht. Es war für mich, im Deutschen gibt es ein gutes Wort dafür. Like in German, there's a good word, Pflicht. Growing up with in a shared apartment without a bathroom. Wir sind in einer Wohnung ohne Badezimmer aufgewachsen, also mussten wir jede Woche mit unserer Mutter in die Sauna. Es ist eine Tradition, die wir hier alle kennen. Wir alle hatten eine Großmutter mit einer Sauna auf dem Land. Und unser Gefühl war, dass so ein Ort in Tallinn fehlt. Eine einfache, gute Sauna. But good, kind of a sauna. Es gibt ausgefallene Spas mit LED-Licht, aber wir wollten etwas Einfaches. But we were seeking something simpler. The four of us, we all share the background of having studied at the Academy of Arts. Wir vier haben alle an der Kunstakademie hier studiert, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Disziplinen. Außer mir gibt es eine Kuratorin, eine Architektin und eine Innenarchitektin im Team. Wir vier haben das Projekt initiiert. Aber jetzt hat sich unser Team auf 8 Leute erweitert, die jetzt als Freiwillige mit uns die Sauna heizen. Regina Viljasa-Frenzel hat die Logi-Sauna gemeinsam mit Kaisa Söth, Lina-Lies Urke und Margit Zäde geplant. 2023 wurde sie eröffnet. Für Regina hat die Sauna auch ein utopisches Moment. It's the community aspect. Am wichtigsten ist die Gemeinschaft. In einem Spa oder in einem anderen öffentlichen Raum trifft man die Leute nicht so intensiv. In der Sauna lassen sie ihre Kleidung in der Umkleide, nehmen die Brille ab, die Smartwatch. Und sie werden sich dort wieder ziemlich gleich, wenn sie zusammen in einem heißen Raum sitzen und gemeinsam schwitzen. Ich bin jetzt praktisch mit eingeheiratet sozusagen und bin mit im engeren Kreis sozusagen mit drin und heize mindestens einmal im Monat die Sauna ein. Jörn Frenzel, Reginas Mann, ist Professor für Service Design an der Kunstakademie in Tallinn. Diese Sauna soll eben ganz bewusst zu den Ursprüngen zurückgehen. Also sie ist ein Ort, wo Leute verschiedenster Art zusammenkommen können und wollen und sollen. Auch programmatisch und von der Architektur her eben auch nur den Raum für diesen Urzweck der Sauna anbietet. Also es gibt nur diese Holzschale der Sauna in diesem Raum, ist die Saunazelle selber mit drin. Dann gibt es einen Umkleideraum, der aber Außentemperatur hat, also Sommer wie Winter. Also wenn man draußen minus 20 Grad ist, ist da auch minus 20 Grad. Dann gibt es ein kleines Büro, wo man die Eintrittskarten verkauft. Und das war's. Also es gibt die Sauna und also im Wesentlichen gibt es die Sauna und es gibt das Meer. Weil die Sauna liegt am Meer und es gibt gar keinen Wasseranschluss. Das ist alles total minimalistisch. Es wird mit Holz traditionell geheizt. Also wir haben so eine Mischung aus Buchen und vorrangig auch Birkenholz. Genau, dann wird der Saunaofen da 3 bis 4 Stunden eben angeheizt. Das ist ein großer finnischer Ofen, der hält dann die Temperatur über 5 Stunden. Und das war's. Ja, es gibt keine Massagen, keine Bars, keine musikalische Beschallung, ja, auch keinen Wasseranschluss, keine Duschen. Also es gibt halt wirklich nur die Sauna und das Meer. Und die Leute gehen eben auch im Winter und im Sommer ins Meer. Ja, es gibt eine Trockentoilette, das gibt's. An der Frontseite des Holzhauses eine kleine Aussparung im Holzboden sowie im Dachvorsprung. In der Aussparung eine Birke. Though I have to admit that the tree there really, that's part of the terrace and the roof, it was a bit of an accident. Der Baum, der in Terrasse und Dach integriert ist, ist eigentlich ein Unfall. Bei der Vermessung des Grundstücks ist ein Fehler passiert. Und als sich herausstellte, dass unser Gebäude wirklich sehr nah an den Baum heranreicht, haben wir ihn mit einbezogen. Die Lage am Meer ist wichtig für uns. Genau hier und gleichzeitig noch im Stadtzentrum zu sein, um auch den anderen Entwicklungen entgegenzuwirken, die gerade in Tallinn stattfinden und die letzten 20 Jahre stattgefunden haben, war uns wichtig. Die Küste wurde stark kommerzialisiert. Der Ort hier ist im Grunde einer der letzten natürlichen und nicht bebauten Bereiche im Stadtzentrum. Natural and non-built areas here in the city center. I also have the feeling that, I mean, this place, it was a little wood there. Es stand ein kleiner Wald dort mit Vögeln und ein paar Kaninchen. Der Ort brauchte uns nicht. Er war eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Aber Tallinn brauchte uns. But Tallinn still did need us. There's quite a few people who have said that. Viele Leute haben gesagt, dass sich ganz Tallinn für sie durch die Sauna verändert hat. Und das ist sehr eindrucksvoll, wenn man sich vorstellt, dass man Millionen in den öffentlichen Raum oder in den Bau von Gebäuden investieren kann, aber eine so kleine Investition eine solche Wirkung hat. Die Sauna ist in der estnischen Kultur tief verankert. Ein demokratischer Ort, an dem die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Früher war sie für die Estinnen und Esten ein Ort, an dem sich der menschliche Lebenszyklus geschlossen hat. Diese Tradition und diese Urgründe für eine Sauna, also für eine finnische oder auch eine estnische Sauna, die spielen hier eine große Rolle. Also den Anfang und Endpunkt des Lebens, in der Sauna geboren, in der Sauna auch dann gestorben, das trifft eher zu für die Rauchsauna in der Tat. Dadurch, dass der Rauch sich in der Sauna entwickelt und den man erst hinterher abziehen lässt, ist das ein steriler Ort. Deswegen eignet er sich für beide Vorgänge. Die ganz normale finnische Sauna, wie wir sie jetzt hier haben, ist ja nicht steril. Ja, grundsätzlich ist das also richtig. Und sozialer Ort ist, ob es jetzt eine finnische Sauna, eine russische Banya, ein japanisches Onsen oder eine isländische Hotpotlerin, also die heißen Quellen dort, die sind immer soziale Orte. Ne? Also es sind immer Orte, wo Menschen zusammenkommen, einen Schnack halten, vielleicht sogar mal ein Business verhandeln oder ja, sich einfach unterhalten oder ihre Lebensgeschichten austauschen. Das ist eigentlich der Kern von Sauna, wo Menschen verschiedenster Art zusammenkommen. Ne? Da herrscht Saunafrieden, ja? Da kann man zusammensitzen und einfach sich selber was Gutes tun. Es gibt nicht die Esten, es gibt noch nicht die Russen. Ich würde sagen, es gibt eine russischsprachige Bevölkerung, die in sich ja gar nicht homogen ist. Also das können ja Weißrussen, Russen, Ukrainer, ja, alle möglichen Leute sein. Ja, und es gibt Segregationsthematiken in dem Sinne, dass eben viele von den russischsprachigen Menschen, die bis jetzt auch gerade im Osten von Estland leben, wo der Anteil von Russen besonders hoch ist, am höchsten in der Stadt Narva, wo sich die beiden Festungen in Ivangorod und in Narva gegenüberstehen. Dort haben sich natürlich die Menschen über Nacht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit der Unabhängigkeit von Estland, also quasi über Nacht in einem anderen Land wiedergefunden. Ne? Also die haben vorher in der Sowjetunion gelebt und über Nacht gab es da eine Grenze. Und dann steht natürlich kulturell, sprachlich, politisch die Frage, ja, also wohin gehören die jetzt? Und die Entstehung eines Nationalstaates für die einen halt erstmal ein Problem darstellte, ja, also weil man musste sich ja entscheiden, nehme ich jetzt den russischen Pass, der ist ja oftmals gar nicht aus Überzeugung oder aus dem Grunde, dass man sich jetzt total als Russe fühlt oder so gemacht worden, sondern ganz einfach aus dem schlichten Grunde, die haben und hatten eben viele Verwandte in Russland und dann kann man leichter nach Russland fahren. Es gibt halt immer wieder Orte, wo es dann keine Nationen gibt. Da gibt es dann nur Menschen. Ne? Und hier gerade bei uns in der Sauna kommen also alle aus dem Querschnitt der Gesellschaft, sowohl sozial als auch vom ethnischen Hintergrund, alle möglichen Leute. Ne? Da kommen halt Esten, Russischsprachige, es kommen Touristen, es kommen ausländische Mitbewohner. Ich bin ja selber hier praktisch Ausländer in Estland als Deutscher. Wir hatten schon mal einen Tag, da waren dann irgendwie wahrscheinlich fünf verschiedene, also da waren Kubaner, Franzosen, Amerikaner, Esten und Russen da zusammen in der Sauna. Und das ist auch, es ist kein Ding. Ne? die erste Thematik bei so Integration und überhaupt in eine Gesellschaft, also um eine Gemeinschaft in einer Gesellschaft herzustellen, ist eigentlich erstmal nicht Sprache oder Ethnie, sondern dass Leute, die unterschiedlich sind, Kontakt miteinander haben und dadurch überhaupt erstmal ein Verständnis und mal eine andere Meinung oder einen anderen Blickwinkel oder eine andere Befindlichkeit mitbekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und in so einem Ort schafft die Sauna hier. Ne? Fünftes Kapitel: Russland, der aggressive Nachbar. When we talk about the defense line, then for me this is one of the measures what we can do during the peacetime. Die Verteidigungslinie ist eine der Maßnahmen, die wir jetzt in Friedenszeiten vorbereiten können. Unsere Ausrüstung erweitern, neue Munition kaufen, Befestigungen errichten, wenn nötig. Als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine realisiert Estland zusammen mit Lettland und Litauen die Baltic Defense Line, eine Verteidigungslinie an der russischen Grenze. Die Bauarbeiten haben in diesem Jahr in Estland begonnen. So that means bunkers, that means dragon teeth, which is a... Dazu gehört auch der Bau von Bunkern und Panzersperren. Wir bereiten uns vor, gemeinsam mit unseren baltischen und polnischen Kollegen, um eine östliche Verteidigungslinie zu schaffen. We are prepositioning some of this equipment, so this is what we are doing, and we are doing this together with our Baltic and Polish colleagues, so which means that this is the eastern flank defense line. Hanno Pevkur, der Verteidigungsminister Estlands, im September 2024 im Gespräch über die Verteidigungspolitik gegenüber Russland. Er sagt, Estland sei bereit, wenn der Ernstfall eintritt. I am quite confident that the Estonian army has been trained to that level. Ich bin zuversichtlich, dass die estnische Armee so gut ausgebildet ist, dass wir uns sehr schnell mobilisieren können, um bereit zu sein, unser Land und unser Volk zu verteidigen, wenn es darauf ankommt. All our exercises, all our training missions. Übungen haben gezeigt, dass die estnische Armee wahrscheinlich eine der schnellsten in den NATO-Ländern ist. In den letzten 30 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist deutlich geworden, dass Russland nie ein demokratisches Land sein wird. Es ist seinen Nachbarn gegenüber feindlich eingestellt. Das haben wir 2008 in Georgien gesehen, 2014 auf der Krim und jetzt seit 2022 im Krieg gegen die Ukraine. In Georgia, 2014 in Crimea and now since 2022 full-scale war in Ukraine. Das alles zeigt, dass Russland niemals ein demokratisches Land sein wird, das ein guter Partner für den Westen sein kann. Which can be a good partner to the West. I think Estonia is such a small country. Estland ist ein so kleines Land und eine so kleine Nation, dass wir dafür sorgen müssen, dass es nicht von anderen Ländern eingenommen wird. Die Estin Elisa Jackson lebt in Tallinn und weiß um die Notwendigkeit der Verteidigung. Sie selbst arbeitet für den militärischen Freiwilligenverband Kaitselid der estnischen Streitkräfte. We do have our neighbor who is always a constant threat. Unser Nachbar Russland ist eine ständige Bedrohung. Wir lieben unser Land. Wir halten es für einen guten Ort zum Leben. Wahrscheinlich sagt das jeder Mensch über sein eigenes Land. Aber da wir hier einen bedrohlichen Nachbarn haben, haben wir das Gefühl, dass wir auf alles vorbereitet sein müssen. Und dass es die Anstrengung einer ganzen Nation, eines ganzen Landes braucht, um uns zu schützen. It will take the whole nation and the whole country's effort to protect us. Estland gibt 2024 3,4% seines Bruttoinlandsproduktes, etwas über 1,3 Milliarden Euro, für die Verteidigung aus und steht damit auf Platz 2 der NATO-Mitgliedstaaten. Polen liegt mit 4,1% an der Spitze. Estland plant eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Wenn wir unsere militärische Leistungsfähigkeit, die wir im Moment im Westen haben, zusammennehmen, dann sehen wir, dass wir in den letzten 30 Jahren nicht genug getan haben. Unsere Verteidigungsausgaben in den NATO-Ländern sind in vielen Ländern auf 1% des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Und der Bedarf, den wir jetzt haben, ist einfach zu groß, um zu sagen, dass wir ihn mit einem Anteil von nur 2% des Bruttoinlandsproduktes füllen können. Nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 haben die NATO-Mitgliedstaaten auf dem NATO-Gipfel in Wales vereinbart, mindestens 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben aufzuwenden. Viele der Länder verfehlten das Ziel in den darauffolgenden Jahren. Estlands Vergangenheit und seine direkte Nachbarschaft zu Russland lassen die Menschen eine mögliche Bedrohung viel unmittelbarer spüren als in anderen NATO-Mitgliedstaaten. For me, the river of Narva, which is the border river between Estonia and Russia, has always been a border of civilization. Für mich steht der Fluss Narva, der Grenzfluss zwischen Estland und Russland, auch für eine Grenze der Zivilisation. Auf der anderen Seite des Flusses sehen wir eine Diktatur. Wir sehen, dass die Menschen keine Rechte haben. Wir sehen, dass die Menschen keine Redefreiheit haben. Wenn sie offen ihre Meinung sagen, gehen sie ins Gefängnis. Hier haben wir eine freie Gesellschaft. 1991 haben wir uns ganz klar dafür entschieden, nie wieder allein und Teil der westlichen Gesellschaft zu sein. Russland kümmert sich nicht um Ländergrenzen. Deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig und fokussiert sein. Russland geht immer einen Schritt weiter, um zu sehen, wie die westliche Gemeinschaft reagiert. Und hier müssen die westlichen Verbündeten so eng wie möglich zusammenarbeiten, um diese Art von Angriffen, diese Art von Provokationen zu verhindern. Denn das sind Anzeichen eines hybriden Krieges. Signs of the hybrid war. Elisa sagt, viele Estinnen und Esten hätten sich lange nicht ernst genommen gefühlt, wenn es darum ging, Russland als eine konstante Bedrohung anzuerkennen. Ich glaube, es ist keine Angst, sondern mehr eine Gewissheit, dass wieder etwas passieren kann. Bevor der Krieg in der Ukraine 2022 eskaliert ist, dachten die meisten Menschen auf der Welt über uns Estinnen und Esten, dass wir so eine Art posttraumatisches Stresssyndrom haben und dass wir einfach mal darüber hinwegkommen sollten und dass Russland uns nicht angreifen wird, dass so etwas in Europa nie wieder passieren wird. Und dann ist die Ukraine passiert. Und das war genau das, vor dem wir die ganze Zeit gewarnt haben. Vor einer Bedrohung, die nie verschwinden wird, beziehungsweise nicht in naher oder mittelfristiger Zukunft. Es ist auch keine Frage, die davon abhängt, wer gerade in Russland regiert. Wir können den Präsidenten austauschen, aber es wird sich nichts ändern. Es ist eine Frage der Mentalität. Es ist ein imperialistisches Land, in dem sie offenbar glauben, dass Estland ihnen per Geburtsrecht gehört. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen hier in Panik geraten und jeden Tag Angst haben. Aber sie wissen um die Bedrohung. Afraid of it, but just knowing the threat that is there. Well, we all understand that nobody wants to see a war in Europe. Niemand von uns möchte einen Krieg in Europa. Und deshalb helfen wir der Ukraine im Moment, weil wir in Frieden leben wollen, wir alle. Aber leider ist das Einzige, was Russland versteht, eine deutliche Sprache bzw. deutliche Taten. Wir können unseren Nachbarn nicht ändern. Wir können nur akzeptieren, dass dies der Ort ist, an dem wir leben. Place we are living. Yeah. Der Krieg in der Ukraine macht den Estinnen und Esten die eigene Landesgeschichte wieder sehr präsent. Ich sehe, was passiert, und ich will nicht, dass es auch hier passiert. Eine russische Besatzung wäre schlimmer als die Bombardierung selbst. Als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, dachten sie, sie würden einmarschieren und als Helden begrüßt werden. Aber tatsächlich haben sie die Nation zusammengebracht. Und ich glaube, das ist etwas, das auch hier passiert. Wir in Estland neigen dazu, aneinander herum zu kritisieren. Aber wenn etwas passiert, dann stehen wir zusammen für unser Land, für unser Zuhause. Auch die NATO-Länder stehen jetzt dichter zusammen, beschreibt der Verteidigungsminister. Eine der Folgen des Krieges in der Ukraine ist, dass die NATO stärker ist als je zuvor. Wir haben mit Finnland und Schweden jetzt zwei militärisch sehr starke Länder in der NATO. Wir haben jetzt viel mehr Kontrolle über den baltischen Raum, können besser mit unseren engsten Nachbarn zusammenarbeiten. Wir haben much more control over the Baltic Sea. Now we can have much better cooperation. Für Estland, für die baltischen Staaten und für die gesamte NATO ist das ein großer Fortschritt. For Estonia, for the Baltic States and entirely for NATO, this has been a huge step forward. Hanno Pevkur weiß, dass sich die Bedrohungslage für Estland und das gesamte Baltikum in den nächsten Jahren noch dramatisch zuspitzen könnte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir, wenn dieser Krieg in der Ukraine vorbei ist, etwa eine 500.000 Männer haben werden, die Kampf- und Kriegserfahrung in Russland haben. Das bedeutet, dass wir nicht später, sondern eher früher bereit sein müssen. Not later, rather sooner. It's a funny coincidence. If Brecht was alive and if Brecht was in Tallinn, das ist ein kurioser Zufall. Wenn Brecht noch leben würde und in Tallinn wäre und man ihn fragen würde, welchen Aufführungsort er sich für seine Stücke aussuchen würde, er würde diesen Ort wählen. Über unserer Bühne befindet sich das Büro des Verteidigungsministers. I'm sure he would choose in this building because above our stage, above this audience, is office of the Minister of Defense. Anton Kiselius ist Theaterregisseur. Er inszeniert Stücke in hauptsächlich russischer Sprache mit einem russischsprachigen Ensemble. Im Spätsommer 2024 Bertolt Brechts Antikriegsstück »Mann ist Mann«. Das Verteidigungsministerium und die freie Spielstätte Sakala 3 teilen sich ein Gebäude. Of course, you know, it's a statement, but Bertolt Brecht, as you know. Natürlich ist das ein Statement, so wie jedes Stück von Bertolt Brecht ein Statement ist. Das Stück ist zu großen Teilen vor allem ein Statement gegen den Krieg. In unserem Fall natürlich auch gegen den Krieg in der Ukraine. Die Hauptaussage des Stückes ist für uns, dass der Krieg in dein Land kommen wird, wenn du nichts gegen ihn unternimmst. Also muss man ihn aufhalten. If you agree with war, the war will come to your country. So let's stop it. Jedes Mal, wenn wir dem Krieg zustimmen, jedes Mal, wenn wir nichts tun oder einfach abwarten und denken, er wird schon vorübergehen, kommt der Krieg jedes Mal ein Stück näher. Brechts Stück handelt auch davon, wie rasant sich die menschliche Identität in einem Krieg verändern kann. Davon, was das Soldatinnendasein mit einem Menschen macht, wenn man sich nicht dagegen wehren kann. Especially the government can change your identity into this killing machine. If you can't say no. Herr Bertolt Brecht behauptet, Mann ist Mann. Und das ist etwas. Herr Bertolt Brecht behauptet, Mann ist Mann. Und das ist etwas, was jeder behaupten kann. Aber Herr Bertolt Brecht beweist auch dann, dass man mit einem Menschen beliebig viel machen kann. Bertolt Brecht beschreibt in seinem Stück Mann ist Mann, wie Menschen in einem autoritären Kontext manipuliert werden können. Hier wird heute Abend ein Mensch wie ein Auto ummontiert, ohne dass er irgendetwas dabei verliert. Dem Mann wird menschlich näher getreten, Er wird mit Nachdruck, ohne Verdruss gebeten, sich im Laufe der Welt schon anzupassen. Und wozu auch immer er umgebaut wird, in ihm hat man sich nicht geirrt. Man kann, wenn wir nicht über ihn wachen, ihn uns über Nacht auch zum Schlechter machen. Herr Bertolt Brecht hofft, Sie werden den Boden, auf dem Sie stehen, wie Schnee unter Ihren Füßen vergehen sehen und werden schon merken, dass das Leben auf Erden gefährlich sei. Monolog der Witwe Leocadia Beckbeck. This particular performance today, it will be in Russian. Die Aufführung heute Abend wird auf Russisch sein mit estnischen Untertiteln. Wir werden auch eine Aufführung auf Estnisch anbieten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler werden Estnisch sprechen. Sie können also Karten für verschiedene Aufführungen auf Estnisch oder Russisch kaufen. So you can buy tickets on the different performances in Estonian and in Russian. Anton Kiselius möchte Menschen mit verschiedenen sprachlichen Hintergründen in seine Inszenierung einladen. Er beschreibt eine gesellschaftliche Trennung, die er in Estland über viele Jahre beobachtet hat. You know, this segregation, it's always was. Eine Segregation gab es eigentlich immer, aber immer auf verschiedenen Leveln. Ich selbst komme aus Estland, ich bin hier geboren, aber meine Eltern sind Litauer. Mein Vater kommt aus Vilnius, also aus einem Dorf in der Nähe von Vilnius. Aber wir haben Russisch gesprochen, weil meine Mutter kein Litauisch kann. In Russian here because my mom doesn't know Lithuanian and here we like bilingual when we were kids with my brother. Mein Bruder und ich sind zweisprachig aufgewachsen. Es gab hier keine litauische Schule, also gingen wir auf die russische Schule. Die Segregation war die ganze Zeit da. Aber ich würde sagen, dass sie in den Jahren 2010 bis 2018 mehr oder weniger verschwunden war. Selbst dann noch, als Russland 2014 die Krim überfallen hat. Even in that year, this segregation it's kind of vanished. Because it was movement, in cultural movement and political movement to connect people. Es war eine Zeit, in der die Menschen kulturell und politisch verbunden waren. Sogar in offiziellen Briefen und Dokumenten hat die Regierung drei Sprachen verwendet: Englisch, Estnisch und Russisch. Put three languages: English, Estonian and Russian. Alle fingen an, sich als estnische Bürgerin, als estnischer Bürger zu fühlen, aber nicht nationalstaatlich gedacht. Die Menschen mochten ihr Land und wollten die Dinge hier mitgestalten. Aber dann kamen die Pandemiejahre, der Prozess kam ins Stocken, weil wir alle in unseren Wohnungen isoliert waren. Danach brach der Krieg aus und der politische Kurs hier änderte sich. Natürlich, Russland ist der Aggressor und hat diesen Krieg begonnen, sodass das sehr nachvollziehbar ist. Die Segregation begann sich also nun wieder bemerkbar zu machen. Was wird er sagen, wenn wir ihn in einen Soldaten verwandeln? So einer verwandelt sich eigentlich ganz von selbst. Wenn ihr ihn in einen Tümpel schmeißt, dann wachsen ihm in 2 Tagen zwischen den Fingern Schwimmhäute. Das kommt, weil er nichts zu verlieren hat. Das Leben des Soldaten im Kriege ist besonders angenehm. Erst in der Schlacht erreicht ja der Mann seine volle Größe. Wissen Sie, dass Sie in einer großen Zeit leben? Es sind Worte voller Zynismus und Bitterkeit, die Bertolt Brecht über die menschliche Identität im Krieg findet. Anton Kiselius sieht das Theater als einen Ort, der die Menschen in Estland verbindet. Aber er sehe sich auch mit spaltenden Reaktionen konfrontiert, sagt er. On Friday, even though we hadn't our Estonian subtitles. Am Freitag waren, obwohl wir keine estnischen Untertitel hatten, 10 oder 15 Estinnen und Esten im Publikum. In audience. It's Estonian plays that run by Estonians. Das Theater hier ist ein estnischer Ort. Der Theaterleiter ist ein wirklich, wirklich netter Kerl. Und er ist Este und wir sind Russinnen und Russen. Aber er ist uns gegenüber offen und möchte, dass wir zurückkommen und hier im estnischen Theater spielen. Here on Estonian stage. So on that level here, no segregation is filled by us. Wir spüren hier keine Segregation. Wir fühlen uns willkommen. Aber ich bin darauf vorbereitet, dass wir morgen in der russischen Presse oder auf Facebook als Abtrünnige bezeichnet werden, weil wir unsere russische Performance auf einer estnischen Bühne spielen. Russian press here or in some like some Facebook those portals we will be called maybe renegades. Only for this gesture that we play our Russian performance on Estonian stage. Der Krieg ist ausgebrochen, der vorgesehen war. Die Armee bricht auf. Die Königin befiehlt ihren Soldaten, in die Eisenbahnzüge nach der Grenze zu gehen. Deshalb befiehlt euer General, dass ihr in den Eisenbahnzügen sitzen sollt, bevor der Mond hochgeht. Kameraden, der Krieg ist ausgebrochen. Die Zeit der Unordnung ist vorüber. Auf private Wünsche kann keine Rücksicht mehr genommen werden. Die Persönlichkeit wird unter die Lupe genommen, dem Charakter wird näher getreten. Es wird durchgegriffen. Die Technik greift ein. Schon die alten Assyrier stellten die Persönlichkeit dar als einen Baum, der sich entfaltet. Dann wird er eben wieder zugefaltet. Was sagt Kopernikus? Was dreht sich? Die Erde dreht sich. Die Erde, also der Mensch. Der Mensch ist gar nichts. Die moderne Wissenschaft hat nachgewiesen, dass alles relativ ist. Der Tisch, die Bank, das Wasser, der Schuhlöffel, Sie, ich, alles relativ. Der Mensch steht in der Mitte, aber nur relativ. Beharre nicht auf der Welle, die sich an deinem Fuße bricht. Solange er im Wasser steht, werden sich neue Wellen an ihm brechen. Mann ist Mann, Bertolt Brecht. Sechstes Kapitel: Zwischen den Grenzen. In In diesem Gebiet führt die Straße, die von Berska zu dem 15 Kilometer entfernten Dorf Saatze führt, an zwei Stellen durch russisches Gebiet. Ein estnischer Grenzschutzbeamter auf der Straße 178 zwischen Verska und Saatze in Setoma, dem Land der Seto im südöstlichen Estland. Wir fahren jetzt dorthin. Im Grunde kann jeder einfach durchfahren. Mit dem russischen Grenzschutz gibt es eine Vereinbarung, dass estnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger durchfahren können, aber nicht dort anhalten dürfen. Agreed with the Russian border representatives that the road Estonian citizens cars can drive through it but can't stop there. So basically die Vereinbarung gilt auch jetzt noch. Aber im Moment ist die Situation so, dass ich nicht empfehlen würde, dort durchzufahren. Es ist nicht sicher. Es ist russisches Territorium. Sie können tun, was sie wollen. Sie können dich anhalten. If you think about that it's Russian territory, they can do whatever they want, they can stop you there. In der Sowjetzeit gab es hier natürlich keine Grenze und keine Grenzkontrollen. Und später, als sie dann mitten durch Setoma verlief, war es nie die Grenze der Seto. Es war nie unsere eigene Grenze. Rein Järvelil. Die Seto sind eine ethnische und sprachliche Minderheit Estlands. Einmal im Jahr wählen sie eine Königin oder einen König. Zuletzt ihn. So right now we are in Estonian side, so don't worry. Wir sind jetzt auf der estnischen Seite, also keine Sorge. A new border we are building right now. It's like hier kann man die aktuellen Bauarbeiten an der Grenze sehen. Die schwarz-weißen Grenzmarkierungen sind estnisch. Die grün-roten, eigentlich ist es eher ein Pink, sind russisch. Der Grenzschutzbeamte deutet auf Grenzpfeiler am Straßenrand. Die Straße bildet mit der Landesgrenze ein kleines Dreieck. Sie führt dort durch russisches Gebiet, 50 Meter. Aber die Straße geht weiter und es gibt eine Stelle, wo man 600 oder 700 Meter durch russisches Gebiet fahren muss. Der sogenannte Saatze-Stiefel. Ursprünglich war im Rahmen eines Grenzübereinkommens zwischen Estland und Russland eine Abtretung an Estland geplant, im Austausch für zwei andere estnische Gebiete in Verska und Meremä. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges wurde der Landtausch auf Eis gelegt. Es gibt seit längerem eine Umgehungsstraße, jedoch ist nun eine neue, kürzere geplant. If you're looking from Europe side, it sometimes feels that something crazy happened in border areas. Wenn man von Europa aus schaut, sieht es wahrscheinlich so aus, dass in den Grenzgebieten verrückte Zustände herrschen und dass wir hier eine außergewöhnliche Situation haben. Ich glaube, in Estland, vielleicht besonders in Südestland und auch hier in Setoma, fühlt es sich anders an. Und wir sehen es anders. Anfang August wird Rein Järvelils Amtszeit als König vorüber sein. Es ist ein rein zeremonielles Amt. Die Vertretung des heidnischen Gottes Pekko auf Erden, dem Gott des Feldes und der Fruchtbarkeit. Rein Järvelil trägt T-Shirt, Jeans und Kortsakko, die Haare schulterlang. Er hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. People still remember war time and die Menschen erinnern sich immer noch an die Kriegszeit und die Kämpfe. Es ist nichts Neues. Wir wissen nicht, wie viele Jahre wir eine friedliche Zeit haben werden. Es gab hier immer Krieg, Krieg, Krieg. All time had wars, wars, wars. It was somehow. Es war nun lange friedlich, aber die Frontlinie scheint näher zu rücken. Wenn schon einmal Scheiße passiert ist, gibt es keine Garantie, dass sie nicht wieder passiert. Die Seto sprechen eine eigene finno-ugrische Sprache und haben ihre eigene polyphone Gesangstradition, den Lelo. Als Estland 1991 unabhängig wurde und das Seto-Territorium zwischen Estland und Russland aufgeteilt wurde, war das sehr einschneidend für die Seto. Denn zum ersten Mal in der Geschichte wurde ihr Territorium in zwei Hälften geteilt. Es war zerbrochen. Helen, eine der Seto-Frauen in Setoma, steht vor einer Landkarte am Straßenrand. Die Karte zeigt das Gebiet der Seto. Die estnische Gemeinde Värska ist das Zentrum der Seto. Ihre historische Hauptstadt Petschori gehört nun zu Russland. Einen Teil ihres Territoriums in einem anderen Land zu haben, war für die Seto sehr tragisch. Vor allem, weil es für die Seto sehr wichtig ist, ihre Friedhöfe aufzusuchen. Die Vorfahren werden immer noch als Teil der Familie betrachtet. In der estnischen Kultur ist das nicht so stark ausgeprägt. Aber in der Seto-Kultur ist es sehr wichtig, mit den Großeltern oder den Eltern zusammen zu sein und dort am Grab Zeit zu verbringen. In den 1990er Jahren wurden die großen Seto-Friedhöfe russisches Territorium und die Menschen konnten nicht mehr so einfach dorthin gehen. Und dann, was in den 1990er Jahren passiert ist, dass diese großen Seto graveyards, they became Russian territory and you could not go there very easily anymore. Als Covid begann, wurde die Grenze komplett geschlossen. Eine Freundin von mir ist vor Covid immer noch mindestens einmal im Monat zu ihren Großeltern und ihrem Vater gefahren, um am Grab zu sein und es zu pflegen. Jetzt konnte sie wegen Covid schon 5 Jahre lang nicht mehr dorthin fahren. Denn nach Covid begann der Krieg. Das ist unsere Realität hier, dass es jetzt wieder einen eisernen Vorhang gibt. Die Straße, die durch russisches Gebiet verläuft, stellt eine Herausforderung für die estnischen Grenzschutzbeamtinnen und Beamten dar. Das kleine Dreieck bringt uns in eine spezielle Situation. Es bereitet uns Kopfzerbrechen. Wenn man als Tourist hierher fährt und die Grenzmarkierungen auf der einen Seite der Straße und auf der anderen Seite der Straße sieht, kann das verwirrend sein. Man hält vielleicht das Auto an, manche der Touristinnen und Touristen wollen Fotos machen, aber wenn man hier anhält und dort hinübergeht, dann überschreitet man illegal die Grenze. crossing the border illegally, basically. Die estnisch-russische Grenze ist menschenleer. Fichten, Kiefern und Birken, soweit das Auge reicht. The border guard, yeah, they are not so often here, but die russischen Grenzbeamten sind nicht so oft hier, aber sie haben ihre Methoden, die Grenze zu überwachen. Guarding the border. In this area, in our area of responsibility. In diesem Bereich hier steht unser neuer Grenzzaun bereits. Bald wird es auch technische Überwachung geben, Kameras und so weiter. Like technical surveillance cameras and so on. Der neue Grenzschutz soll bis Ende 2025 fertiggestellt sein. The fence doesn't stop people. Der Zaun hält die Leute nicht auf. Er gibt uns Zeit. Er wirkt wie eine Verzögerung. Und wenn wir Kameras haben, können wir frühzeitig sehen, wenn jemand hinüberklettert. Helen fährt mit ihrem Finger über die Landkarte. And now you couldn't go because when Estonia became independent. Plötzlich war es nicht mehr möglich, zu den Friedhöfen zu gelangen. Als Estland unabhängig wurde, wurden all diese Straßen, welche die beiden Gebiete verbanden, geschlossen und später sogar durchtrennt. Es gibt jetzt nur noch zwei offizielle Grenzübergänge, einen hier in Koidula und einen hier in Luhamaa. Und man braucht ein Visum. Ich möchte eine Geschichte über eine Frau erzählen. Seit vielen Generationen geht ihre Familie hier in die Kirche. Ihre Großeltern sind hier begraben, ihr Vater ist hier begraben. Sie fuhren immer 8 Kilometer hierher. Als die Grenze geschlossen wurde, wurde auch die Straße geschlossen und der Weg war versperrt. Sie musste ein Visum beantragen und statt 8 Kilometer 25 Kilometer fahren. Ihre Mutter ist gestorben, als Estland bereits unabhängig war. Und sie konnte ihre Mutter deshalb nicht zusammen mit dem Vater beerdigen. Also musste sie die Mutter in Obenica begraben. Familien wurden auseinandergerissen. Wegen der politischen Veränderungen konnte man sie nicht einmal gemeinsam beerdigen. Und das ist das Schicksal von sehr, sehr vielen Familien hier in dieser Gegend. And this is the story of very, very, very many families in this area. Die estnisch-russische Grenze scheint zu einer Mauer geworden zu sein. Doch gerade dort, wo sie durchlässig ist, wird sie zu einer Herausforderung. Hier gibt es die Vereinbarung mit Russland, dass man hier durchfahren darf. Es ist eine unlogische Situation, weil wir kein Grenzabkommen mit der Russischen Föderation haben. Border agreement with Russian Federation. We have right now. This is called actually by law a temporary control line. Wir haben im Moment eine temporäre Kontrolllinie, wie es im Gesetz heißt. Our job is also. Zu unserem Job gehört es, unberechenbar zu sein. Wir haben verschiedene Taktiken. Zum Beispiel verwenden wir Drohnen. Wir bilden hier an der Grenze keine Menschenkette, aber wir haben unsere Techniken zur Überwachung. Auch Frontex Grenzschutzbeamte helfen uns dabei. Helen beschreibt sehr anschaulich, wie sich die Alltagswege der Seto nach der Erlangung der Unabhängigkeit Estlands verändert haben. For example, when you look at this village here, you can see that the border runs here. Podmoza zum Beispiel gehört traditionell zur Kulja-Gemeinde in Russland. In Kulja ist eine große orthodoxe Kirche. Dazwischen liegt eine kleine Bucht. Es sind nur 300 Meter über das Wasser. Die Menschen fuhren immer mit dem Boot oder gingen im Winter über das Eis. Aber jetzt ist da die Grenze. Man braucht ein Visum. Sie fahren jetzt hier lang. Wenn Sie hier ankommen, brauchen Sie ein spezielles Dokument, die Erlaubnis zum Betreten der Grenzzone. Es ist sehr schwer zu bekommen. Wenn Sie es haben, fahren Sie hier lang. Anstatt 300 Meter haben Sie jetzt einen Weg von 80 Kilometern. Russland ist so nah, aber gleichzeitig so weit weg. Das ist jetzt unsere Realität hier. It's the reality of nowadays. Früher haben wir nur West-Setoma und Ost-Setoma unterschieden. Die, die Familienmitglieder und Verwandte drüben haben, zum Beispiel Eltern oder Großeltern, denken darüber nach, sie hierher zu holen. Erzählt Ore Horn. Er ist in Setoma für die Organisation von Kulturveranstaltungen zuständig. Als es auf der russischen Seite ein Festival gab, ist eine Familie, die kaum mehr die Sprache der Seto spricht, sondern hauptsächlich Russisch, dorthin gefahren. Sie trug die traditionelle Kleidung der Seto. Ich habe ebenfalls am Festival teilgenommen und wir haben uns kurz in unserer Sprache unterhalten. Dann kam einer der Einwohner zu uns und attackierte die Familie. Er sagte, warum sprecht ihr in einer anderen Sprache als Russisch? Das hier ist Russland, also solltet ihr auch Russisch sprechen. Und eines der Familienmitglieder sagte, wer sind Sie, uns zu sagen, welche Sprache wir sprechen sollen? Wir können unsere Sprache sprechen, wann und wo wir es wollen. Die Grenze im Südosten Estlands ist längst auch zu einer Barriere zwischen den Menschen in Setoma geworden. Helen macht die politische Dimension deutlich. Jetzt ist die Grenze zwischen Estland und Russland auch eine Grenze zwischen der Europäischen Union und Russland. Es ist die Grenze zwischen Ost und West und die NATO-Außengrenze. Was außerdem wichtig ist, wir gehören nicht zur russisch-orthodoxen Kirche. Die Seto sind auch in ihrer Religion eigenständig. Wir sind schon seit den 1920er Jahren Teil der griechisch-orthodoxen Kirche. Und heutzutage hat es für uns natürlich auch eine politische Dimension, nicht Teil der russisch-orthodoxen Kirche zu sein. Viele Seto haben Setoma verlassen. Our diaspora is much bigger than the community living at that place here. Unsere Diaspora ist viel größer als die Gemeinschaft, die hier vor Ort lebt. Die Mehrheit der ethnischen Seto leben in Tallinn oder Tartu oder irgendwo anders in Estland. Als sie zu Sowjetzeiten an den Universitäten studierten, lernten sie Estinnen und Esten kennen, heirateten und blieben dort. Estonians married some Estonians, stayed there. Ich bin Piret. Zurzeit lebe ich in Tallinn. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Aber das Leben hat mich hierher geführt. Ich würde lieber in Südestland und vor allem in Setoma leben. Ich arbeite hier als Tanzlehrerin. Pirette sitzt mit ihrer Freundin Pille in ihrem Wohnzimmer. Die Wohnung liegt an einer der Hauptstraßen Tallinns in einem sanierten Altbau. Hohe Decken, auf dem Boden Dielen, die Einrichtung ist in Rot-Weiß gehalten. Die Hauptfarben der Seto. Rot ist die Farbe des Lebens, die vor dem Bösen und vor Krankheiten schützen soll. When I was a little girl, my grandma, als ich noch ein kleines Mädchen war, lebten die Eltern meines Vaters in Setoma. Sie waren Seto, sie sprachen überhaupt kein Estnisch. Sie verstanden es nicht, sie konnten es nicht sprechen. Wenn ich die Sommer in Setoma verbracht habe, habe ich ihrer Sprache zugehört. Und wenn ich mit ihnen auf Estnisch sprach und sie mich nicht verstanden haben, dann musste ich es in ihrer Sprache sagen. Ich musste die Sprache der Seto sprechen. Then I had to listen all the time Seto language, and when she didn't understand when I said something in Estonian, I had to say to learn the Seto and talk Seto language. I'm very rich because I can speak this language. Es ist ein Geschenk, dass ich diese Sprache sprechen kann. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine Großmutter und einen Großvater hatte, die nicht Estnisch waren und kein Estnisch sprechen konnten. Ich bin dann hier nach Tallinn gekommen, um an der Universität zu studieren, um Tanzlehrerin zu werden. An anderen Universitäten gab es diese Ausbildung nicht. I'm Pille. And both my mother and my father are Seto. Ich bin Pille und sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind Seto. Mein Vater wurde in Russland geboren, beziehungsweise gehört dieses Gebiet heute zu Russland. Auch Pille lebt seit mehreren Jahren in Tallinn. In unserer Kultur lebt man mit vielen Generationen gemeinsam in einem Haus. Meine Oma und mein Opa sind in unserem Haus gestorben und hatten ihre Kinder und Enkelkinder immer um sich. Alle haben zusammengelebt. Und das ist eines der Dinge, die ich vermisse, obwohl ich wirklich oft versuche, in den Süden Estlands zu fahren. Viele Seto verlassen Setomaa wegen der Arbeit. Sie müssen Geld verdienen, so wie alle anderen Estinnen und Esten auch, die nach Tallinn kommen, um hier zu arbeiten. Eigentlich war es mein Mann, der zuerst einen Job in Tallinn hatte, aber einen sehr guten. Und ich bin mitgezogen und habe mich dann hier um einen Job beworben und auch einen bekommen. Also leben wir jetzt hier. Und mein Sohn wurde hier in Tallinn geboren. My mother lived in the small village Luhamaa. Meine Mutter hat in dem kleinen Dorf Luhamaa gewohnt. Es liegt sehr, sehr nah an der russischen Grenze. Und wir Kinder haben immer an der Grenze gespielt, sind dort Fahrrad gefahren. Und wir haben diese Grenze so oft überquert. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Jetzt gibt es den Zaun und die Kameras. Und wenn man auch nur in die Nähe des Zauns kommt, dann kommen sie schon und sagen, dass du weggehen sollst. Die Grenze wird Tag und Nacht überwacht. Wir haben einfach nie darüber nachgedacht, dass es Russland ist. Es ist einfach Setomaa, nicht Russland. Es ist verrückt. Wir sind daran gewöhnt, dass Russland unser Nachbar ist. Und was die anderen Länder nicht verstehen, ist, dass wir jeden Tag diese Bedrohung spüren. Andere Länder fangen jetzt an, es zu verstehen. Aber wir haben es immer schon jeden Tag gespürt. Es ist also schon so, dass die Bedrohung da ist. Aber eigentlich kümmert es uns dennoch im Alltag nicht weiter. Natürlich ist man zu einem gewissen Grad vorsichtig. Aber unsere Kultur zum zum Beispiel, hat es überhaupt nicht beeinflusst. Unsere Dörfer waren immer benachbart. Und alle konnten ihr Leben leben. Die Setter lebten ihr Leben und die Russinnen und Russen ihres. Die Seto sind anders als die Estinnen und Esten. Sie haben eine stärkere Persönlichkeit und sie sind misstrauischer. Wenn man sie sieht, denkt man, dass es die freundlichste Kultur der Welt ist. Das ist ein großes Missverständnis, denn sie halten immer einen gewissen Sicherheitsabstand. That's why I don't think that the politicians have really like easy time to convince us. Because, und deshalb glaube ich nicht, dass es leicht für die Politik ist, uns zu überzeugen. Die Seto waren immer stolz darauf, zwischen zwei oder sogar drei Ländern zu leben. We like to say that Russians couldn't Russify us and Estonians couldn't. Russland konnte uns nicht russifizieren und die Esten konnten uns nicht zu Estinnen und Esten machen. Das sagt alles. Wir sind Patrioten, estnische Patrioten. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die Seto können größere Patrioten sein als Estinnen und Esten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Überraschenderweise. Sie sind aus Silber. And it's pure silver, yeah. Mm-hmm. It has to be pure silver. Es muss reines Silber sein. Teil der traditionellen Seto-Tracht sind ihre Ketten aus Silber. Sie bestehen aus einer großen Brosche als Zeichen der Fruchtbarkeit und Schutz vor dem Schlechten, sowie aus Münzen aus der Zarenzeit. Die Frauen tragen den Schmuck bei traditionellen Festen. Well, the story behind it is that now we can't go anyway. Wir können jetzt nicht mehr nach Russland reisen, ob mit oder ohne Halsschmuck. Aber vor dem Krieg konnten wir es. Wir haben die Ketten nie mitgenommen, weil man sie deklarieren muss oder sie einem weggenommen werden können. Man weiß nie, was die Russen machen. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine müssen sich Estinnen und Esten strengen Befragungen der russischen Grenzschutzbeamten unterziehen. Seit August 2024 werden komplette Zollkontrollen an den estnisch-russischen Grenzübergängen durchgeführt, um eine Einfuhr von Waren nach Russland, die den Sanktionen unterliegen, zu verhindern. Das bringt vor allem zu Ferienzeiten, tagelange Wartezeiten mit sich. Die Seto berichten außerdem von einer schwarzen Liste Russlands. Menschen, die auf dieser auftauchen und versuchen, die Grenze zu überqueren, verschwinden. Manche von ihnen für immer. Auch Menschen aus Setoma stünden auf dieser Liste, schildern die Seto. Vor allem die, welche die Seto-Kultur nach außen repräsentierten. What about my jewelries? It's like I'm also really, really lucky one. Zurück zu meinem Schmuck. Ich habe wirklich sehr großes Glück, weil ich ein komplettes Set habe. Das ist extrem selten. Und es ist sehr, sehr schwierig, alle Einzelteile zu erhalten. Jedes Set ist einzigartig. Die Großmutter schenkt es ihrer Tochter und sie gibt es weiter. Those jewelries and then your mother gives it to you. And to be honest, my mother never ever wear them. Meine Mutter hat ihren Schmuck nie getragen. Damals wurde unsere Kultur als etwas Negatives angesehen. Man wurde auf der Arbeit oder wo auch immer beschämt. Also haben die Frauen ihren Schmuck verborgen. Auf der Arbeit sprachen meine Eltern deshalb Estnisch. Aber zu Hause haben sie die Sprache der Seto gesprochen. Vor allem, wenn sie anfingen zu streiten. situation where they started certainly speak Zeta language where, when they started to fight. It happened that I got the jewels because I have two other sisters and one is older. Der Schmuck kam auf Umwegen zu mir. Ich habe noch zwei Schwestern, eine ist älter und die Tradition besagt, dass die älteste Tochter den Schmuck bekommt. I went to my grandma and my grandma said that you moved in Tallinn but you have to go to this Zeta choir. Ich ging zu meiner Großmutter und die sagte: Jetzt, wo du nach Tallinn gezogen bist, musst du wenigstens den Seto-Chor dort besuchen. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich war so stolz, denn keine meiner Schwestern besuchten einen Chor. Meine Großmutter hat gesagt, gut, ich werde meine Tochter anrufen und ihr sagen, dass sie dir den Schmuck geben soll. Meine ältere Schwester war sehr enttäuscht. Aber jetzt habe ich Frieden mit ihr geschlossen. Denn sie hat zwei Töchter. Ich habe keine. Und ich habe ihr gesagt, mach dir keine Sorgen. Du bekommst ihn also sowieso irgendwann. Der Schmuck hat eine sehr große Bedeutung. Ohne ihn konnte man zum Beispiel nicht heiraten. Er war schon damals sehr, sehr teuer, jetzt noch mehr. Der Preis steigt, weil es immer schwieriger wird, ihn zu bekommen. Und stell dir vor, du hast drei Töchter. Du kannst dir ein komplettes Set gar nicht erlauben. Es ist schon ein Riesenglück, wenn du einzelne Stücke davon hast. Wenn man alles zusammennimmt, können es leicht 2-3 Kilo sein. Und deshalb sagt man immer, dass man die Seto-Frauen erst hört und dann sieht. Wenn der Schmuck sich bewegt, macht er laute Geräusche. Die Seto haben nie einen eigenen Staat gehabt. Sie waren die ganze Zeit zwischen drei Ländern aufgeteilt. Ein kleiner Teil unseres Gebietes befindet sich in Lettland, die anderen Teile in Russland und Estland. Die Seto sind eine so starke Nation, dass sie sich zwischen den Ländern eingerichtet und trotzdem ihre eigene Kultur bewahrt haben. They are in different countries, but they have, in spite of that, they have their own culture. Die Zahl der Seto in Estland wird auf 12.000 geschätzt. Weil sie in Estland nicht als Indigene anerkannt sind, findet keine Volkszählung statt. Sind wir eine eigene Nation oder sind wir es nicht? Russland hat uns als eigenständig anerkannt. Sie haben auch unsere Sprache als eigenständig anerkannt. Estland nicht. Und natürlich, wir wollen anerkannt werden. Aber Russland hat das auch nicht ohne Hintergedanken getan. Die meisten Seto sind aus dem russischen Teil nach Estland gezogen und Russland möchte, dass sie zurückziehen. Auf russischer Seite leben aktuell noch 300 Seto. Als sie anfingen, die Menschen zu zählen, wie viele Estinnen und Esten, wie viele Russinnen und Russen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier leben, gab es keine Möglichkeit anzugeben, dass ich Seto bin. Ich bin keine Estin und ich bin nichts von dem, was dort anzukreuzen war. Ich will angeben, dass ich Seto bin. Ich habe so oft gesagt, als ich gefragt wurde, welcher Nation gehörst du an? Ich bin Seto. Und sie haben gesagt, nein, das haben wir nicht zur Auswahl. Und ich habe gesagt, aber ich bin Seto. Unsere Sprache wird als Dialekt angesehen und wir nicht als eigene Nation. Immerhin in der letzten Volkszählung gab es die Auswahlmöglichkeit, ob man die Sprache der Seto spricht oder einen südestnischen Dialekt. Die Grenze nach Russland war nie ihre eigene. Piret und Pille leiden unter der Trennung von ihren Toten. Wir gehen mit unseren Kindern auf den Friedhof und erzählen ihnen, welche Person wo liegt. Und wir essen und trinken mit ihnen. Wir verbringen Zeit mit ihnen, unseren Toten. Die Kinder lernen das kennen und deshalb bleibt die Kultur die ganze Zeit erhalten und verschwindet nicht. But very many graveyards of Seto people are on the Russian side. Aber viele Friedhöfe der Seto sind auf der russischen Seite. Ich glaube, ich war jetzt seit 4 Jahren nicht mehr dort. Ich weiß nicht, wie die Gräber inzwischen aussehen. Es gibt ein paar Leute, die sich um die verwaisten Gräber kümmern, aber sie können sich nicht um alle von ihnen kümmern. Es sind zu viele. When there is the celebration in the church, there is after the church time we go to the graveyard. Nach dem Gottesdienst gehen wir auf den Friedhof und sind dann bei unseren Verstorbenen. Das ist sehr besonders in unserer Kultur. Die Estinnen und Esten, die übrigens Lutheranerinnen und Lutheraner sind, mochten es in der Vergangenheit nicht, dass die Seto auf den Friedhöfen essen. They didn't like this habit that Setos eat at the graveyards. Food. Because we are talking about Setos who are living in Tallinn. As she already said, it's extremely hard. Es ist sehr schwer, diese Kultur hier in Tallinn zu erhalten. Es ist fast unmöglich. Meine Toten sind nicht einmal in Russland begraben. Es reicht schon, dass sie in Südestland begraben sind. Ich bin hier und kann an so vielen Festen nicht teilnehmen. Ich habe niemanden, der hier in Tallinn begraben ist. Also gehe ich nicht hin, wenn hier Feierlichkeiten stattfinden. Es macht keinen Sinn für mich, fremde Gräber zu besuchen. Und ich bin kein Teil der Kirchengemeinde in Tallinn. Ich habe meine eigene Kirche in Südestland. Die Kirche ist mit dem Friedhof verbunden. Und ich gehe dorthin, weil ich dort meine Angehörigen besuchen kann. Viimal ohol kolm tütär kõik naüte näilu saime ohol kolm tütär kõik näüte näilu sa hoia hoia hoia ja kõik näüte näilu sa üts kuti tõne kedras kolmas kero sidi langa üts kuti tõne kedras kolmas kero tütär kia kerot sidilanga anna mulle üks vaid tütär kia Wir haben hier so viele Kriege gehabt auf estnischem Boden. Und das hat mich daran erinnert, wie unterschiedlich sich meine Familien verhalten haben, mütterlicherseits und väterlicherseits. Zum Beispiel sagte mein Großvater mütterlicherseits, dass er niemals in den Krieg ziehen werde. Er sagte, ich werde weder in die russische noch in die deutsche Armee gehen. Und dann sind sie in den Wald geflohen. Das ist alles, was ich weiß. Sie haben sich zusammengetan, sie waren nicht gewalttätig, sie haben sich einfach vor dem Krieg versteckt. Und die andere Seite, die Seite meines Vaters, mein Großvater, ist in jeden Krieg gezogen, war Teil der russischen Armee, das muss man sich mal vorstellen. Er hat in Estland gelebt und war Teil der russischen Armee. Und dann auch Teil der deutschen Armee. Und der Großvater, der in den Wald gegangen ist, wurde 93 Jahre alt. Really old age, and he talks so many stories that like nine lives, like cats or something. Er hat immer gesagt, dass er 9 Leben habe, wie eine Katze, weil er so oft Glück gehabt hat. Und er hat so lustige Geschichten erzählt, keine traurigen oder traumatischen Geschichten, sondern lustige. Er hat mir nie erlaubt, sie aufzunehmen oder aufzuschreiben, weil er Angst um sein Leben und das der anderen hatte, falls das Regime zurück an die Macht kommt. Und der Großvater väterlicherseits ist sehr früh gestorben, mit 60 Jahren. Er hat sich zu Tode getrunken, wegen dem Krieg. Ich würde nicht wagen zu sagen, wer die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich sage nur, dass einer von beiden länger gelebt hat. Ladies and gentlemen, today liberal democracy is the least common model in the world. 72% of people live in autocracies, the highest proportion since 1978. Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist die liberale Demokratie das weltweit am wenigsten verbreitete politische System. 72% der Menschen leben in Autokratien, der höchste Anteil seit 1978. Ich habe über dieses Thema lange nachgedacht und möchte Ihnen heute 4 Lehren aus Sicht meiner derzeitigen Rolle mit auf den Weg geben. For some time I've been reflecting on this topic. I want to share 4 key lessons with you today through the lens of my current job. Die Estin Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, spricht am 13. Mai 2025 in Kopenhagen auf dem Forum des Democracy Summit in Defense of Democratic Space, einem Gipfel zur Demokratie und den Herausforderungen, mit denen diese weltweit konfrontiert ist. Lesson number one. Democracy is not an instant gratification. Bold choices build democracy up. Lektion Nummer 1. Demokratie braucht einen langen Atem und mutige Entscheidungen. Ich betrachte die Demokratie und Autokratie oft als einen Staffellauf. Der Autokrat gibt den Startschuss und geht früh in Führung. während die Demokraten noch darüber entscheiden, wer was tut. Ein Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, bauten die baltischen Länder die Demokratie von Grund auf neu auf der Grundlage der Erinnerung an das, was ihre Vorfahren geschaffen hatten. Sie beseitigten die Korruption, bauten starke Institutionen auf und schufen solide Rechtssysteme. Lesson number two. Democracies need hard defense. Treaties alone never guarantee peace. Lektion Nummer zwei. Demokratien brauchen harte Verteidigung. Verträge allein garantieren keinen Frieden. Georgien hat dies 2008 gelernt. Die Ukraine lernte es 2014 mit der Annexion der Krim und jetzt durch 3 Jahre russischen Angriffskrieg. Wir halten die Antwort auf die Frage, wie wir Russlands Aggression gegen Demokratien stoppen können, in unseren Händen. Stärke schreckt Aggressoren ab. Schwäche lockt sie an. Lesson number three. Our adversaries are always ready to exploit the divisions in our democracies. Democracies run on disagreements. As George Orwell wrote, if liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. Lektion Nummer drei. Unsere Gegner sind immer bereit, Spaltungen in unseren Demokratien auszunutzen. Demokratien leben von Meinungsverschiedenheiten. Wie George Orwell schrieb, wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann ist es das Recht, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen. In einer Demokratie stützen wir unsere Meinungsverschiedenheiten auf Fakten. Aber wir befinden uns wieder in einem Zeitalter der Unwahrheit. Faktenüberprüfung ist aus der Mode gekommen. Lesson number four. It's never too late to protect democracies or rebuild it. Lektion Nummer vier. Es ist nie zu spät, die Demokratie zu schützen oder sie wieder aufzubauen. Selbst aus der Asche eines Krieges kann die Demokratie wieder aufgebaut werden. So let me sum up here. We must fight for democracy. We cannot take it for granted. Lassen Sie mich hier also zusammenfassen. Wir müssen für die Demokratie kämpfen. Wir können sie nicht als selbstverständlich erachten. Demokratie ist immer eine Entscheidung. Wir müssen sie jeden Tag wählen. Wir müssen aktive Bürgerinnen und Bürger unserer Demokratien sein. Democracy is never a given. It is always a choice. We have to choose it every day. We have to be active citizens in our democracies. Thank you. Vom Rande Europas. Eine lange Nacht über Estland. Von Juli Schulz. Mit Gesangsaufnahmen der Seto und Musik aus Filmen von Marc Sosa. Es sprachen Anja Jatzeschan, Ulrike Müller, Asta Nachajute, Oliver Neuroth, Christiane Nothofer, Robert Oschatz, Janina Sachau, Jonathan Springer, Ben, Bruno, Cornelius und Oskar. Ton und Technik: Michael Morawitz, Jan Lehmann und Thomas Wittig. Regie: Die Autorin. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl.